Fritz. Podcast. Blue Moon. Heute Abend, da machen wir mal ein bisschen Politik, was wir sonst ja nicht so machen, sondern sonst habe ich immer gedacht, so Freitagabend, ist so anstrengend. Heute habe ich einen Gast, den ich kürzlich erst hier in der Sendung am Telefon kennengelernt habe. Der hat so viel, da haben wir über Protest geredet, der hat so viel und so gut über Protest gesprochen, dass ich aus irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr warum, aber irgendwie sind wir dann darauf gekommen, wer er ist, was er macht, womit er sich beschäftigt, stellt sich raus. Er beschäftigt sich mit einem Thema, mit dem ich mich schon sehr, sehr lange beschäftigen wollte in dieser Sendung, und zwar vermutlich sogar auf genau die Art und Weise, wie wir es heute Abend machen werden. Ich begrüße Alexander Geißler. Guten Abend, Alex. Grüß dich. Du bist Mitherausgeber des Sammelbandes, und jetzt, es geht heute Abend um Nazis. Du bist Mitherausgeber des Sammelbandes Strategien der extremen Rechten. Hast dir also angeguckt, wie, ja, die extreme Rechte funktioniert und agiert. Wo fängt die an, die extreme Rechte? Ja, der Begriff alleine ist schon ein bisschen problematisch. Das teilt er mit dem gesamten Thema Rechtsextremismus. Denn wenn man sich anschaut, was heißt Rechtsextremismus eigentlich, stellt man relativ schnell fest, es gibt gar keine verbindliche Definition. Also weder die Wissenschaftler, die sich damit befassen, noch, sagen wir mal, die Zivilgesellschaft hat einen klaren Begriff, was Rechtsextremismus genau einschließt. Es gibt den Begriff in der einen Variante, wie in die Verfassungsschutzbehörden, die ja festlegen, was sind Rechtsextremisten, die dann auch sozial, sagen wir mal, sanktioniert werden, sprich, wer im Verfassungsschutzbericht steht, hat auch politisch einige Nachteile. Das sorgt dafür, dass eigentlich niemand gerne Extremist ist, weder rechts noch links. Gleichzeitig geht es in der Wissenschaft auch um Sachen, die sich Verfassungsschutzbehörden gar nicht angucken dürfen. Zum Beispiel Einstellungen. Ja. Wir wollen ja keine Gedankenpolizei, ja. und haben da auch sehr schlechte Erfahrungen in Deutschland mitgemacht. Deswegen müssen Behörden, die sich mit dem Thema befassen, andere Sachen anschauen als zum Beispiel Wissenschaftler. Und dieser Begriff extreme Rechte soll beides abdecken. Damit wir auf der einen Seite uns anschauen, okay, was sind die konkreten Phänomene, die verfassungsfeindliche Bestrebungen in Parteien angehen, die das, was außerhalb von Parteien passiert, beispielsweise bei den Kameradschaften betreffen. Aber gleichzeitig wollen wir halt auch schauen, was sagt die Sozialwissenschaft dazu, oder was die sagen, die Sozialwissenschaften dazu, was in den Köpfen der Leute passiert, die zum Beispiel rechtsextremistisch wählen, rechtsextremistische Bestrebungen unterstützen oder halt einfach auch sich gar nicht im Klaren darüber sind, dass Teile ihres Gedankenguts, ihres Denkens rechtsextrem sein könnten. Gibt es das? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die nicht merken, dass sie rechtsextrem sind. Das Problem, also ich habe so im Bekanntenkreis ein paar Liberale, denen kann ich nachweisen, dass zumindest die Vorstellung von Gesellschaft, die sie haben, auf lange Sicht zu dem führen würde, was ich als rechtsextrem oder rechtsradikal bezeichnen würde. Aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass jemand ernsthaft, ja. Das können sich ganz viele Leute nicht, und keinen Satz liest man häufiger in Diskussionen, in entsprechenden Foren zum Beispiel, wo dann, sagen wir mal, das Thema Zuwanderung gerade diskutiert wird, als den Satz, ich bin ja kein Rassist, aber. Ja, aber das schreiben die doch dahin, um sich zu immunisieren, weil ihnen sehr wohl klar ist, dass sie Rassisten sind. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass sie sich nicht vergegenwärtigen, dass sie damit im Bereich des Rechtsextremismus sich schon bewegen, ja, weil das ein zentraler Aspekt dieses Gegenstandes ist. Die würden sicherlich zugeben, naja, ich bin halt kritisch gegenüber Ausländern eingestellt, aber das würden wir ja wohl noch sagen dürfen, ist ja auch so ein beliebter Satz. Ja. Klar ist aber, dass wenn man solchen Aussagen zustimmt und gleichzeitig auch noch in anderen Bereichen, die sozialwissenschaftlich gesehen zum Rechtsextremismus gehören, bestimmte Haltungen einnimmt, beispielsweise der Glaube an die Überlegenheit der eigenen Nation, beispielsweise eine kritische Einstellung zur Demokratie, beispielsweise die Frage, okay, teilt man bestimmte negative Vorstellungen über Juden und Israel. Wenn das alles zusammenkommt, dann entwickelt sich das, was der Sozialwissenschaftler ein geschlossenes rechtes Weltbild nennt. Haben nicht allzu viele Menschen, also wir reden da im Grunde genommen um einen Satz unter 5%, je nachdem, wie man das misst. Aber diese anderen Aspekte, Ja, da findet man schon Zustimmungswerte, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern in fast allen europäischen Gesellschaften, die so zwischen 8% und 15% liegen. Wie gesagt, ist auch immer unterschiedlich, wie man da rangeht, hängt auch von der Definition ab, was bezieht man ein, was bezieht man nicht ein. Wie gesagt, einen einheitlichen, verbindlichen Begriff, was heißt für Wissenschaftler Rechtsextremismus, gibt es so noch nicht. Es gibt unterschiedliche Ansätze, es gibt auch Theorien, die da miteinander im Streit liegen. Das heißt, wir müssten eigentlich von Dimensionen des Rechtsextremismus reden und exakt. Vier hast du gerade genannt, Demokratiefeindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus. Gibt es da noch mehr? Sagen wir mal, es gibt mittlerweile auch diesen Ansatz zu sagen, man nimmt so harte Kerndimensionen des Rechtsextremismus und erweitert das Ganze auf das Feld der Menschenfeindlichkeit. Weil das ist im Grunde genommen das, was Rechtsextremismus, rechtes Denken insgesamt, man muss ja immer auch unterscheiden, ne? Also das Wort hat zwei Komponenten, den Extremismus und das Rechte. Und rechtes Denken kreist eigentlich immer um die Idee der Ungleichheit. Und je stärker sich das verhärtet, über den Radikalismus, der noch nicht gegen den Verfassungsstaat opponiert, und dann den Extremismus, der das tut, explizit, also wo es dann bis hin zum Rechtsterrorismus geht, da verdichtet sich dieses Denken, das politisch um die Idee der Ungleichheit als Normalität kreist, bis zu einem Punkt, wo es auf Ungleichwertigkeit und letztendlich dann auch Ausgrenzung oder im Extremfall, wie wir das unter den Nazis hatten, Vernichtung rausläuft. Muss das notwendigerweise darauf hinauslaufen? Also diese Ungleichheit, das wird ja immer ganz gerne beschworen, auch gerne mal biologistisch verargumentiert, dass man so, diese Gleichmacherei, Ungleiches muss ungleich behandelt werden. Bin ich da schon auf der schiefen Bahn oder zumindest auf so einer, auf einem gefährlichen Pfad? Also, es wird ja immer die Diskussion geführt, heißt Ungleichheit, dass zum Beispiel bei den Linken, wollen die denn jetzt irgendwie tatsächlich, dass alle Menschen gleich sind? Das ist doch empirisch gar nicht so. Also jeder Mensch ist ja irgendwie unterschiedlich. Damit ist man nicht auf einer gefährlichen Bahn, wenn man das zur Kenntnis nimmt. Aber wo man sagt, eine Gesellschaft ist gut organisiert, wenn sie auf möglichst viel Homogenität rausläuft und wenn sozusagen die Leute, die die Normen erfüllen, diejenigen sind, die auch definieren, wer darf mitspielen, wer darf nicht mitspielen. Mhm. Da beginnt dieser Ausgrenzungsmechanismus und da beginnt das politisch Problematische. Es ist irgendwie ja so ein bisschen so eine Ironie, dass rechtes Denken, das diesen Ungleichheitsaspekt so stark in den Mittelpunkt rückt, letztendlich auf eine homogene Gesellschaft abzielt, während Linke, die halt sagen, im Grunde genommen ist es so, wir zielen darauf ab, dass Menschen sehr, sehr unterschiedlicher Natur dann letztendlich in einer diversen Gesellschaft leben können. Da ist der Gedanke der Gleichheit das, was im Zentrum steht. Nämlich alle Menschen sind von ihren Rechten her, weil sie Menschen sind, mit bestimmten gleichen auch Chancen sozusagen auszustatten. Also die Idee des Chancenausgleichs ist ja klassisch im linken Denken drin. Ja. Der Rechte sagt, es gibt Unterschiede und das ist gut so. Der Linke sagt, es gibt natürlich Unterschiede, aber wir müssen gucken, wie wir den Menschen, die, sagen wir mal, gehandicapt sind in irgendeiner Form, wie man denen eine Chance gibt, an der Gesellschaft gleichberechtigt teilzuhaben. Und ne, diejenigen, die sozusagen von der Gleichheit des Menschen ausgehen, wollen eine Gesellschaft, die diversifiziert ist, die vielfältig ist, die bunt ist. Und diejenigen, die ausgehend von dem Ungleichheitsdenken, wollen lustigerweise eine homogene Gesellschaft, in der nur diejenigen, die so in Anführungszeichen in ihrem Denken normal sind, wie sie einen Platz haben. Ich habe jetzt gerade das Problem, dass wenn ich mir so überlege, was von der CSU, der bayerischen, also dem bayerischen Arm der CDU, also oder der Union, wenn ich mir vergegenwärtige, was von denen so an Schlagworten oder an Phrasen kommt, das ist eine rechte Partei. Kann man das so behaupten? Also wenn da geht's immer um Ausgrenzung und ja, also Maut für Ausländer ist so ein Ding. Das ist rechtes, aber noch demokratisch vertretbares rechtes Gedankengut, weil es wie kann ich erkennen, dass es noch demokratisch vertretbar ist? Also es geht mir auf den Sack. Was Markus Söder den ganzen Tag labert, geht mir, Holger Klein, persönlich auf den Sack. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass der Typ deswegen Nazi ist. Absolut richtig. Das heißt es nicht. Ich habe sowieso ein kleines Problem damit, Nazis, Rechte und Rechtsextreme gleichzusetzen. Das ist ein Vorwurf, der in Debatten immer wieder gemacht wird für, ich beziehe mich da jetzt mal in den Vorwurf ein, euch Linke, ist alles Rechte immer böse, es ist immer gleich rechtsextrem und es ist immer gleich Nazi. Ich setze das ungern gleich, weil ich glaube, dass Nazis eine spezielle, oder Neonazis, die richtigen Nazis sind ja weitestgehend, haben sich erledigt sozusagen. Ja, aber ich glaube, das ist, glaube ich, mittlerweile, kann man das so sagen, ne? Also ich glaube, Nazi für Neonazi ist, glaube ich, hat sich eingebürgert. Das ist total gängig. Es geht mir nur eben ein bisschen darum, zu differenzieren. Ein Rechtsextremist, der wirklich diese Zeit damals und das, was damals passiert ist, zu relativieren versucht, der also der Udo Vogt von der NPD hat das mal gesagt, in der Jungen Freiheit, Hitler ist ein großer Staatsmann und sowas. Also da, wenn da versucht wird, auch Geschichte umzudeuten, dieser ganze Revisionismus mit reinspielt, dann finde ich es gerechtfertigt, von Nazis zu sprechen. Es gibt aber auch Rechte, die sehr, sehr hart recht sind. Also ich würde sie klar dem rechtsradikalen Spektrum jetzt auch ganz nah angebiedert an die AfD zurechnen. Mhm. Die sagen, mit Nationalsozialismus haben wir nichts zu tun. Wir glauben eigentlich daran, dass das, was uns von links als Gesellschaft ideal vorgelebt oder vorgelegt wird, nicht akzeptabel ist, weil es auf realistischen Prämissen aufbaut. Ja. Und der große Fehler der deutschen Rechten war, dass das Ganze in Richtung Hitler abgerutscht ist. Die wollen eigentlich ganz gerne, also die Intellektuelleren, ein bisschen zurückgreifen auf die Zeit davor, als man noch völkisch und nationalistisch sein durfte, wie zum Beispiel die Schriftsteller und Intellektuellen, die gegen die Weimarer Demokratie angeschrieben haben. Die halt gesagt haben, okay, Menschenrechte sind eine Illusion, das ist alles eine riesen rosa Wolke, aber daraus kann man eigentlich keine politisch intakte Gesellschaft machen. Die würde ich nicht als Nazis bezeichnen, sondern ich würde sagen, das sind Rechtsradikale bis Rechtsextreme, denen halt diese Dimension der Verherrlichung der NS-Zeit fehlt, oder sie stehen vielleicht auch einfach nicht dazu, weil sie wissen, dass das ein Weg ist, der einen sehr schnell ins soziale Abseits stellt. Trotzdem haben die fast alles, was es braucht, um eben in diese Definition des Rechtsradikalen bis Rechtsextremen reinzurutschen, nämlich eben der Glaube, dass Homogenität einer nationalen Gemeinschaft, die sie jetzt nicht über Rasse, wie die Nazis definieren würden, aber über Kultur, ne? Die berühmten westlichen Werte und was weiß ich. Ja, das ist ja letztendlich auch nur so eine Blut- und Boden-Ideologie dahinter. Ja, also es geht sehr schnell in die Richtung, dass es dann doch letztendlich darum geht, Deutscher kann nur sein, wer weiß im Endeffekt ist. Genau. Also da kann man dann vielleicht noch gerade Podolski heißen und wenn man seit 200 Jahren zugewandert ist, ist das noch okay. Aber wer jetzt neu reinkommt, gehört nicht dazu. Und das ist das ist rechts und mehr als demokratisch rechts, weil sich mit Sachen wie dem Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz nicht verträgt. Wenn das aber schon die intellektuellen Rechten sind, da ist ja nicht viel Intellektualität dahinter, weil jedem muss doch klar sein, dass die Zeit vor dem Dritten Reich ins Dritte Reich geführt hat. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die nationalistischen und völkischen Bedingungen, die in der Zeit vor 1933 geherrscht haben, die haben ja überhaupt erst die NSDAP möglich gemacht. Das ist eine richtige Beobachtung, aber wenn man sich wirklich Mühe gibt, kann man das offensichtlich ziemlich gut ignorieren. Verstehe. Klassisches Beispiel sind so Figuren, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber zum Beispiel Carl Schmitt, das ist ein anerkannter, international anerkannter Staatsrechtler auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es der Kronjurist des Dritten Reichs, der dann aber 1936 war es, glaube ich, kaltgestellt wurde, weil er sich auch im Vorfeld dann doch auch kritisch gegenüber der NSDAP geäußert hatte. Das war einfach ein Jurist im Staatsdienst, der jeweils aus der geforderten Perspektive das Maximum an Begründung geliefert hat. Egal für wen, war aber von seinem gesamten Denken her, auch von seinen Beiträgen zur politischen Philosophie, ein knallhart elitärer Antiparlamentarist, der eben tatsächlich davon träumte, dass Weimar sich zugunsten einer richtigen Demokratie abschafft. Und eine richtige Demokratie heißt für ihn eine identitäre Demokratie. Identitäre Demokratie ist ein ganz spannendes Stichwort. Vielleicht kommen wir noch auf die Identitären, die gerade jetzt so ein bisschen durch die Gesellschaft spuken. Oh, das ist mir völlig neu, das muss ich mir mal aufschreiben. Da geht es um sein Bild einer Demokratie, in der im Grunde genommen die Herrscher und die Beherrschten, weil sie eine homogene Masse sind, praktisch automatisch in eine Richtung denken. Also eine Demokratie aus 100%ig identisch denkenden Menschen hat keine Probleme. Ich spitze es jetzt mal ein bisschen zu. Und Politik orientiert sich für ihn deswegen hauptsächlich an dem Kriterium, wer ist Freund, wer ist Feind, wer hat die Macht auszugrenzen, wer entscheidet darüber, was ist sozusagen der Ausnahmezustand, wer darf mit dazugehören. Und deswegen haben Rechte auch zum Teil gar kein Problem zu sagen, wir sind doch für Demokratie, weil sie eben diesem eher, also in der Jungen Freiheit wurde das, glaube ich, mal als Schmittismus verniedlicht. Aber da geht es im Grunde genommen um den Rückzug auf antidemokratische Vordenker, wo man dann immer sagen kann, ja, weil der ja dann nachher nicht mehr so dabei war und weil der auch noch Beiträge geliefert hat nach dem Zweiten Weltkrieg und weil er mit dem, was er als Jurist an, sagen wir mal, philosophischer Arbeit, die jetzt nicht direkt in diesen Bereich des Nationalsozialismus reinfiel, weil er da noch Beiträge geliefert hat, ist er im Grunde genommen nicht zu den harten Nazis zu zählen. Und deswegen anknüpfungsfähig. Dass ich fürs Verständnis, weil ich bin nicht sicher, ob ich es wirklich durchschaut habe. Also identitär heißt Demokratie nur für diejenigen, die sowieso schon so denken wie ich. Genau. Aber dann ist es doch keine Demokratie mehr. Für uns nicht, weil Demokratie bei uns immer sehr stark mit Pluralismus zusammenhängt. Ja, Demokratie bedeutet, dass ich Markus Söder ertragen muss. Genau, und Markus Söder dich. Und Markus Söder mich, genau. Ja. Ist in deren Denken, im Denken von Vertretern identitärer Demokratie, nicht das Ziel. Sondern das Ziel ist im Grunde genommen, dass die Demokratie entscheidungsfähig ist. Und die sehen das Phänomen Pluralismus, was für uns eigentlich glaube ich, eine selbstverständliche und gute Minderheiten beispielsweise auch schützende Einrichtung ist in der Demokratie, als ein Problem. Weil die sagen, das zerstört im Grunde genommen die Handlungsfähigkeit des Staatswesens, weil es sich aufreibt in Partikularinteressen. Weil jeder einzelne kleine Verband, jede kleine Lobbygruppe dann immer ein bisschen an den Entscheidungsträgern rumzupft und sich irgendwelche Privilegien zu sichern versucht. Und das hindert sozusagen das Gemeinwesen, das ja als ein Kollektiv gedacht wird, daran sein ganzes Potenzial zu entfalten. Und das ist sozusagen, da steht aber der Pluralismus der nationalen Größe im Weg. Da wird die ganze Sache aber doch zu einem Zirkelschluss. Ist richtig. Das und kann deswegen auch nicht funktionieren. Also höchstens in den kleinen Einheiten, in denen diese Leute sowieso sich bewegen. Naja, man versteht sich da dann natürlich auch ein bisschen als Elite. Ja, und das ist ja immer so bei Verschwörungstheoretikern. Genau, und das setzt einen dann natürlich auch in eine Position, in der man theoretisch wenig fürchten muss, nachher der Gekniffene zu sein in einer so strukturierten Gesellschaftsordnung. Ich glaube, dass das deswegen relativ wenig attraktiv ist, dieses neue rechte, rechtsintellektuelle Denken für die breite Masse. Ja. Trotzdem gibt es da im Moment auch gerade sehr starke organisatorische Berührungspunkte zwischen dem rechten Flügel der AfD, der tatsächlich ja lustigerweise sich der Flügel nennt, und Vertretern dieser neurechten Institutionen. Es gibt da ein Institut für Staatspolitik, das wurde ausgegründet aus dieser Jungen Freiheit, hat sich zwischenzeitlich 2009, kann man da Junge Freiheit ist diese Zeitung, ne? Genau, das ist ein Blatt, das sozusagen aus dem Republikanerumfeld entstanden ist in den 80er Jahren, war anfangs so eine Art Schüler- und Studentenzeitung eher und hat sich dann allmählich gemausert zu, ja, wenn man so will, dem publizistischen Flaggschiff dieser intellektuellen neuen Rechten. Hat ein bisschen einen anderen Kurs als dieser Verlag Antaios, der da mal ausgegründet wurde und dieses Institut für Staatspolitik genommen, weil man sich über den Weg, wie man in Politik beeinflussen will, nicht einig war zwischen den Leuten, die das betrieben haben. Also Dieter Stein ist da bei der Jungen Freiheit der führende Kopf, der einen stark gemäßigten Kurs seinem Blatt mittlerweile verordnet hat, weil er auch, glaube ich, verstanden hat, wie schnell man sozusagen zum Nazi gesellschaftlich wird. Genau, gegen die Wand wird, richtig. Ja, ja. Und Götz Kubitschek ist jemand, der als Herausgeber dieser Zeitung Sezession, der Name ist auch schon so ein bisschen interessant, die zu diesem Institut für Staatspolitik gehört, der so einen etwas härteren Kurs fährt und sagt, okay, wir bezeichnen uns aktiv als neue Rechte. Dieter Stein sagt, wir bezeichnen uns als Konservative, weil konservativ ist nicht so leicht auszugrenzen. Dieter Stein sagt, wir müssen gucken, dass rechte Projekte zur demokratischen Mitte hin anknüpfungsfähig bleiben. Ja. Kubitschek sagt eher, wir müssen die Gelegenheit nutzen, Projekte, die in die gesellschaftliche Mitte reinreichen, wie die AfD, so zu beeinflussen, dass sie unsere Bewegung nach vorne bringen. So fasse ich ihn jetzt mal zusammen. Ja. Und das ist im Moment so ein bisschen der Wendepunkt, an dem auch die AfD sich ja selber befindet. Ne? Das sind, haben wir in der Woche jetzt gesehen. Die führenden Köpfe, die da sozusagen das wirtschaftsliberale Feigenblatt gebildet haben, sind jetzt sozusagen von den eigenen Wogen, die sie da heraufbeschworen haben, weggespült worden. Ja. Und zurück bleibt eben jetzt um den thüringischen Fraktionschef Höcke beispielsweise dieses mit diesem rechtselitären Milieu verbandelte AfD-Latum. Zu Gast im Blue Moon, eigentlich wollte ich nur kurz Hallo gesagt haben und dann Musik spielen. Zu Gast im Blue Moon ist Alexander Geißler, der ist Mitherausgeber des Sammelbandes Strategien der extremen Rechten. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Das ist ja nun, also allein aus ästhetischen Erwägungen heraus, hätte ich schon keine Lust, mich intensiver damit zu befassen. Warum machst du sowas? Bin ich ein bisschen zugekommen wie die Jungfrau zum Kinde, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Also ich habe mich natürlich schon als Student der Politikwissenschaft, der ich damals war, auch dafür interessiert, wie es Ideengeschichte, was Politik angeht, wie hat sich das entwickelt. Bin dann natürlich auch mit rechten und linken Denkern konfrontiert worden und fand das spannend. Und natürlich habe ich auch die frühen 90er erlebt mit allem, was da passiert ist, Hoyerswerda, die Asylrechtsänderung und so weiter. Das hat mich schon für das Thema grundsätzlich interessiert, aber so richtig professionell dazu gekommen bin ich über meinen ehemaligen Arbeitgeber, nachdem ich an der Uni in Landau gearbeitet hat, bin ich nach Stuttgart in den Landtag gewechselt zu einem Abgeordneten namens Stefan Braun, der Experte war für das Thema Rechtsextremismus, auch neue Rechte. Welche Partei war das? Ein Sozialdemokrat, der eben auch Journalist ist. Und darüber hatte ich sozusagen auf beiden Ebenen ein bisschen Zugang zu dem Thema. Und irgendwie nach mehreren Jahren der Zusammenarbeit haben wir dann beschlossen, wir geben eben den besagten Sammelband raus. Und das war meine erste Annäherung. Ich habe das Thema dann, als ich nach Berlin gewechselt bin, ich arbeite jetzt auch bei einem SPD-Abgeordneten im Deutschen Bundestag, betreue da aber das Thema Haushaltspolitik, also bin ein bisschen weg von diesem Rechtsextremismus im Endeffekt, habe das Thema aber trotzdem mitgenommen und verfolge das jetzt quasi privat aus Interesse noch weiter. Wenn man so ein Buch herausgibt, wie strukturiert man das? Also wo hast du angefangen, das zu gliedern? Oder anders gefragt, wie nähert man sich diesem Thema überhaupt? Wo fängt man da an zu erzählen? Ja, es ist fast die spannendere Frage, wo hört man auf, weil es so wahnsinnig vielseitig ist, dass man sich wirklich schwer tut, es einzugrenzen und eben auch den einzelnen Themen dann noch gerecht zu werden. Ich habe mich damals mit meinen Mitherausgebern einfach der Sache so angenähert, dass wir gesagt haben, wir brauchen irgendwie einen Teil, wo wir mal die Grundlagen abhandeln, wo man auch ein bisschen klar macht, worüber sprechen wir eigentlich. Also auch unser Ansatz mit extreme Rechte als Schlagwort, unter dem wir das behandeln, das blieb nicht unkritisiert. Nichtsdestotrotz, man muss ja irgendwie erklären, was man da überhaupt vorhat und wovon man spricht, und haben dann gesagt, wir versuchen das zu untergliedern nach Themengebieten, die irgendwie spannend sind und nach denen es sich aufgliedern lässt. Also beispielsweise, was passiert im internationalen Rahmen? Rechtsextremismus ist ja auch grenzüberschreitend vernetztes Phänomen. Wir haben uns die Frage gestellt, okay, dieser Punkt, was passiert in Politik und Parteien, ist auf jeden Fall ein Riesenfaktor, das muss behandelt werden, weil eben ein weiter Teil des Rechtsextremismus auch innerhalb von organisierten Parteistrukturen stattfindet. Also nehmen wir die NPD, nehmen wir früher die DVU, die dann in der NPD aufgegangen ist. Jetzt ist sie. Ich wollte nämlich... Die ist lang und klanglos verschwunden. Also eben, als ich hier so saß vorhin und dachte, nein, was frage ich ihn nachher? Gibt es eigentlich die anderen Parteien, eigentlich DVU, Republikaner? Da gab es doch noch irgendeine. Ja, also die Republikaner sind aus den Verfassungsschutzberichten der Länder rausgefallen. Das sieht man auch, wenn man sich so grafische Darstellungen anschaut, wie sich das rechtsextreme Personenpotenzial entwickelt. Da gibt es immer so einen kleinen Knick. Das ist der Republikaner-Knick, nenne ich ihn immer. Da hat man gesagt, okay, die sind mittlerweile so weit CSU-isiert, wie du sagen würdest, dass sie nicht mehr in diesen harten, verfassungsfeindlichen und damit auch beobachtungsrelevanten Teil reinfallen. Abgesehen davon, dass sie halt wahnsinnig an Einfluss auch verloren haben. Man nimmt die halt überhaupt nicht mehr wahr. Also wo gibt's die denn noch? Ist das eine bundesweite Partei? Nee. Ich denke schon, aber man hört von denen nichts mehr. Nö. Also es sind aber andere an ihre Stelle getreten. Ne? Also wir haben jetzt beispielsweise, die NPD hat noch ungefähr 5000 Mitglieder jetzt gerade. Wir haben die Partei Die Rechte, das ist so eine Ausgrenzung. Ist die 5000 Mitglieder, ist das viel? Ich kann das überhaupt nicht ein. Ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder die anderen Parteien haben. Wie viele Die großen Volksparteien sind gut über 400.000, so im Bereich 440.000 und so weiter. Ich glaube, die Grünen bei 80.000, wenn ich das jetzt... Okay, also das sind Größenordnungen dazwischen. Genau. Ja, okay. Das ist alles klein, aber die NPD ist immer noch, wenn es um rechtsextreme Parteien geht, der Kristallisationspunkt. Also ich glaube, 5.200 Mitglieder ist die Zahl aus dem letzten Verfassungsschutzbericht. Es gibt dann weitere Parteien, die sich da anschicken, in den Bereich reinzukommen. Relativ jung ist die Partei Die Rechte, ist von einem Neonazi gegründet worden und sollte so ein bisschen die DVU-Leute aufnehmen. Dann, je nachdem, wen man halt eben reinrechnet, es gibt auch eine, glaube ich, hauptsächlich in Süddeutschland aktive Partei namens Der Dritte Weg. Das sind 200 Leutchen, die auch eben eine sehr hart rechte Ausrichtung haben. Und dann gibt's, und das ist, glaube ich, relativ schwer da abzugrenzen, wer wird beobachtet, wer wird nicht beobachtet, wer wird in dieses Milieu reingezählt. Also der Verfassungsschutzbericht des Bundes weist zum Beispiel die Bürgerbewegung pro NRW auf, die ja sehr stark ganzen Pro-Dinger, ja. Genau, islamkritischen Zug aufgesprungen sind. Das sind 950 Leute, die da verzeichnet sind. Also, dann ist es doch eigentlich, ist es ein Medienversagen, dass denen so eine riesige Bedeutung beigemessen wird. Weil die das sieht für mich, ich kenne die nur aus den Medien, für mich sehen die riesengroß aus. Ja, oder also ist es, ich finde trotzdem sinnvoll. Ich finde es absolut sinnvoll, da ein Auge drauf zu haben. Ja. Ehrlich gesagt, die NPD ist mittlerweile derartig in die Krise gefahren. Die haben ihre Vorsitzenden häufiger gewechselt als die SPD fast in den letzten Jahren. Nee, also gab da unter Udo Vogt so eine Modernisierung der Partei, die ist ja schon aus den 60er Jahren im Endeffekt, hatte die ihre großen Erfolge. Stimmt, dann sind sie sogar im Bundestag mal. Genau, eine Legislatur. Fast. Fast? Nicht. Fast. Bundestag haben sie nicht geschafft, aber sie saßen in Landtagen. Es war dann aber so, dass die letzten Endes, aufgrund ihrer doch sehr hart an den alten Nationalsozialismus anknüpfenden Selbstdarstellung in der Versenkung verschwunden sind. Da kamen die 70er und die Ostpolitik und das war alles nicht mehr en vogue. Es gab auch eben Parteien, die konservativ waren und sozusagen denen trotzdem die Butter vom Brot nehmen konnten am rechten Rand. Die waren dann verschwunden und sind dann im Zuge der Wiedervereinigung gerade durch die neue strategische Ausrichtung unter Udo Vogt als Vorsitzendem, der glaube ich bis 2011 dann Parteivorsitzender war, sind die wieder hochgekommen. Der hat ihnen eine strategische Ausrichtung gegeben, wird in so einer Drei-Säulen-Theorie ganz gerne beschrieben, die dann irgendwann um eine vierte Säule erweitert wurde. Losung war Kampf um die Straße, Kampf um die Köpfe, Kampf um die Parlamente. Und das wurde dann um diese vierte Säule, den Kampf um den organisierten Willen, erweitert. Und damit war gemeint, dass sich rechte Parteien, in dem Fall namentlich die DVU und die NPD, möglichst keine Konkurrenz machen konnten, sodass man es eine Zeit lang geschafft hat, dass man nicht gegeneinander zu Wahlen, zu Landtagen beispielsweise angetreten ist. Das ist jetzt nicht die dümmste Strategie, ne? Nee, also der gute Herr Vogt war, also jetzt ist er Europaabgeordneter für die NPD, die haben es ja reingeschafft, dank der Absenkung des Quorums, des Notwendigen. Der war Militär, also war, glaube ich, Hauptmann, wenn ich das richtig weiß, vom Rang her. Und hat da, glaube ich, auch seinen von Clausewitz und andere Theoretiker gelesen und sich da Gedanken gemacht, wie man das strategisch aufziehen könnte. Im Moment ist ja der Vorsitzende Frank Franz seit Ende 2014, wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm habe. Den höre ich gerade zum ersten Mal, den Namen. Ja, ich glaube, das ist vielen gut. NPD-Lern, glaube ich, so. Nee, es ist tatsächlich so, der gilt als Verlegenheitslösung, ist auch nicht besonders stark im Auftreten und es wird kolportiert, dass sich auch von den NPD-Anhängern viele, zum Beispiel ein Udo Vogt, nach jetzt ein paar Totalausfällen, also Holger Apfel. Holger Apfel, das war ja die größte Witzfigur da. Genau, und der Udo Pasteurs als Intermezzo war jetzt auch, wie soll man sagen, nicht die Führerfigur, die man sich da vielleicht gewünscht hätte. Genau, dass es da eine heimliche Sehnsucht zurück zu Udo Vogt gibt. Alexander Geißler ist zu Gast hier, Mitherausgeber des Sammelbandes Strategien der extremen Rechten und ich lasse mir die extreme Rechte von ihm erklären. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, fühlt euch eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110. Jetzt machen wir aber erstmal Nachrichten. Fritz. Thank you. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Ihr seid eingeladen anzurufen und euch zu unterhalten oder Anmerkungen abzuliefern oder eure Fragen zu stellen. Denn ich habe einen interessanten Gast. Das ist der Alexander Geißler. Der hat herausgegeben bzw. ist Mitherausgeber des Sammelbandes Strategien der extremen Rechten. 600 Seiten ist das Ding dick. Wie viel hätte es werden können? Wie viel habt ihr weggelassen? Also das Ganze hätte man natürlich noch wesentlich verbreitern können. Das Ganze wird jetzt auch nochmal erscheinen in einer zweiten Auflage. Die wird 700 Seiten haben, wenn ich da auf dem richtigen Stand bin. Weil da noch neue Phänomene dazugekommen sind, wie die AfD und Pegida. Ja, stimmt. Das wollen wir jetzt alles auch ein bisschen mit abdecken. Wir mussten damals im Grunde genommen gar nicht so wahnsinnig viel weglassen, weil unterm Strich hatten wir schon den Versuch unternommen, fast alles, was uns so wichtig war, auch unter anderem die Gegenstrategien, die man gegen Rechtsextremismus ergreifen kann, auch noch mit abzudecken. Ist jetzt natürlich auch schon eine Weile her, das Ganze ist 2009 rausgekommen. Ja. Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass wir geweint hätten, weil irgendwas total fehlt. Alles klar. Wir hatten die Begriffsbestimmung eben, es ist gar nicht so einfach, habe ich gelernt, zu sagen, was ist denn eigentlich rechts, was ist rechtsextrem? Was auf jeden Fall dazugehört, ist Demokratiefeindlichkeit, Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus oder zusammengefasst Menschenfeindlichkeit. Außer wenn es die eigenen Leute sind, ne? Ja, also aber ich meine, sagen wir mal so. Ist ja letztlich egal, weil wenn man irgendeine Menschengruppe oder irgendeinen Menschen zum Feind sich auswählt, ohne dass es dafür private Gründe gibt, dann ist es ja schon Menschenfeindlichkeit, das stimmt. Stehen geblieben waren wir, du sagtest gerade auch das Wort Phänomene, stehen geblieben waren wir ein bisschen bei den Phänomenen, bei den Parteien, den Gruppierungen, die es da so gibt. Wo genau waren wir stehen geblieben? Genau, bei der Pro-Bewegung. Was ist von denen denn zu halten eigentlich? Also sie waren eine Zeit lang sehr laut, pro Köln vor allen Dingen, hat ziemlich auf die Kacke gehauen. Haben zum Teil ja auch Sitze in den Stadträten, in den jeweiligen Gemeinden, also die haben auf kommunaler Ebene durchaus Erfolge erzielt, wenn es darum ging, sich da festzusetzen. Deren mittel- und langfristige Ziele kommunal überhaupt nicht erreichbar sind, oder? Im Prinzip nein. Das ist die Kanalisierung von Protest. Ja. Ich meine, wir haben in Deutschland Religionsfreiheit, deren Kernthema ist im Grunde genommen die Gegnerschaft gegen den Islam, was aber letzten Endes bei ihnen auf einen Kulturrassismus rausläuft. Ja. Weil da wird bei weitem weder in der Anhängerschaft noch seitens der Abgeordneten differenziert, ob es da jetzt um Islamismus, was wieder was anderes ist als gewalttätiger Islamismus, oder um den Islam als Religion geht. Letztendlich geht es gegen Zuwanderung. Und da wird dann auch nicht, sagen wir mal, großartig mehr differenziert, sondern da wird Protest kanalisiert. Das funktioniert besonders gut eben in Gegenden, wo man mit Angst arbeiten kann. Das ist ja im Moment sowieso eine Tendenz innerhalb der rechten Szene. Mit Angst hat sich schon immer ein super Geschäft machen lassen. Angst, Armut und Dummheit sind richtig. Die drei größten Geschäftsmodelle. Ja, wobei man natürlich sagen muss, Menschen, die für so Botschaften empfänglich sind, sind nicht immer die, die gar nichts zu verlieren haben. Die sind oft vollkommen apolitisch mittlerweile. Sondern es gibt so eine Art, sag ich mal, Grundangst im unteren Mittelstand, dass man weiter abrutschen könnte. Man muss was zu verlieren haben, um diese Angst empfinden zu können, dass einem Zuwanderer was wegnehmen oder sich auf eigene Kosten bereichern. De facto ist das natürlich eine ziemliche Illusion. Ich will jetzt nicht sagen, so eine Bankenrettung kostet mehr als alle Zuwanderer zusammen, aber unterm Strich glaube ich, dass es nur gefühlte Wahrheiten sind, die da wirkungsmächtig werden. Und das macht es eben sehr, sehr gefährlich, weil es ist verdammt schwer, gegen Weltbilder, die sich so lange und verfestigt haben, anzuargumentieren. Es gibt ja immer diese Geschichte, dass eigentlich nur Informationen zu Leuten durchdringen, die irgendwo einen Anknüpfungspunkt in ihrem Inneren haben. Und wer sich beispielsweise schon total abgewendet hat von Politik und dann so eine Partei vorgesetzt bekommt, die sagt, wir sind gänzlich anders als die anderen, weil wir verstehen, wie ihr da unten tickt, die da oben, ob Medien, ob Politiker, ob Verwaltung, ob Wissenschaft, die haben sich im Grunde genommen alle verschworen, um euch euren gesunden Menschenverstand auszureden. Und in Wahrheit fühlt ihr doch, wie es wirklich ist, und wir fühlen das doch alle. Ja. Diese Argumentationsweise, das ist Rechtspopulismus. Mhm. Und unter dem Rubrum läuft ja auch pro NRW. Ich finde es immer ein bisschen schwierig zu sagen, eine Partei ist rechtspopulistisch und pro NRW beispielsweise ist stärker rechtspopulistisch und die NPD ist rechtsextremistisch. Ich bin ein bisschen der Ansicht, dass Populismus eine Argumentationsart, eine Strategie, wenn man so will, ist, ja, die jeder für sich als Instrument aus dem politischen Besteckkasten nehmen kann, wenn er sich irgendwie profilieren will. Das machen ja letztlich alle Politiker. Also man muss ja nur einmal, weiß ich nicht, eine Stunde genau zuhören und du erwischst jeden Politiker beim Populismus. Ich würde sagen, die, von denen man viel hört, sagen wir mal so, nee, so ganz kann ich dir nicht zustimmen, nee, weil ich glaube, dass dieses ich bin unten bei euch und der ganze Rest der politischen Klasse ist vollkommen unerträglich. Stimmt, das fehlt. Würde keiner natürlich so präsentieren. Bei denen, die in der politischen Klasse vor allen Dingen, ich sag mal, oben mitschwimmen, bei denen wirst du sowas natürlich nicht hören. Genau, also dass das ein Sigmar Gabriel dann sagt, wir gehen dahin, wo es stinkt und das müssen wir auch und wir müssen den Leuten auch zuhören. Wir hatten es, als wir uns das erste Mal gesprochen haben, ja ein bisschen davon. Das war, als Gabriel dann nach Leipzig gefahren ist, um mit den Pegidas, nach Dresden, Verzeihung, um mit den Pegidas zu reden. Genau, ich glaube bei der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, genau, das war so. Die mittlerweile gesagt hat, wo der Chef mittlerweile gesagt hat, mit denen, da habe ich mich dann doch ein bisschen getäuscht, dass ich die. Genau, wobei er es hätte wissen können. Ja. Also ich habe mich damals, es gibt in der SPD viele Leute, die das, glaube ich, kritisch sehen. Ich sah das auch sehr kritisch, die Herangehensweise. Ich glaube, es gibt andere Arten und Weisen, die Menschen auch mit ihren Sorgen abzuholen, als sich da an dieser Stelle anzudocken. Das, aber ich fand es ungeschickt. Aber das war die nackte Panik, die den dahin getrieben hat. Weil das ist halt, da bildet sich auf einmal, formiert sich da so eine Truppe und niemand, auch die Presse ja nicht. Ich meine, du kannst ja überall in der Presse lesen. Also du hast dann zwei einzelne Stimmen gehabt, die gesagt haben, ja, das ist eine Bande von Idioten, lass die marschieren, aber redet nicht mit denen. Aber das Gros hat gesagt, nein, man muss die Sorgen dieser Leute doch ernst nehmen. Und ich führe das darauf zurück, dass sowohl die Presse oder die Medien als auch die Politik nicht mal ansatzweise in der Lage waren, sich zu erklären oder zu sehen, wie groß das Phänomen ist, mit dem sie es zu tun haben und auf jeden Fall vorne mit dabei sein wollten. Weil wenn sich nämlich alle hingestellt hätten, so wie ich das gemacht habe und gesagt hätten, das sind Idioten und mit denen werde ich einen Teufel tun, aber nicht reden, hätte ja genauso gut sein können, dass es auf einmal die Mehrheit ist. Und dann hätte ich das Problem gehabt. Und ich denke mal, so ticken da alle, weil letztendlich geht es um Mehrheiten, Politikern genauso wie Medien, weil die brauchen auch ihre Quote. Also ich glaube gerade, dass Sachsen auch nochmal ein Spezialfall ist. Also Sachsen hat eine sehr eigentümliche politische Kultur, die, glaube ich, stark durch so ein gewisses Hoheitsdenken, das in anderen Bundesländern nicht so zu finden ist, geprägt ist. Ein König Kurt Biedenkopf konnte damit ganz gut arbeiten. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, dass das jetzt noch so gelingt, dass, sagen wir mal, als Wasser auf die Mühlen demokratischer Parteien zu bringen. Aber es ist gibt, oder ich kenne das aus meiner Arbeit im Bundestag, es gibt viele Initiativen, die in Sachsen sehr, sehr unglücklich sind, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren, weil da das Gefühl ist, es ist ein viel zu großes Verständnis für Kräfte da, die Hauptsache Ruhe und Ordnung und Gehorsam ist erste Bürgerpflicht als Meinung vertreten und dass da als Unruhestifter und Nestbeschmutzer gilt, wer sich gegen beispielsweise Rechtsextremisten engagiert. Ich glaube, dass aus diesem Geist raus vielleicht auch die Haltung der Sächsischen Landeszentrale zustande kam und bestimmte Professoren der Universität in Dresden haben das ja dann auch sehr ungeschickt befeuert. Also ein Werner Patzelt, dessen Arbeiten ich im Grunde genommen tatsächlich schätze, den ich aber an der Stelle für vollkommen fehlgeleitet halte, der da beispielsweise gesagt hat, das sind alles eben die ganz normalen besorgten Bürger. Hm. Das sind vielleicht, ach, von dem kommt der Begriff der besorgten Bürger? Ich glaube, er hat ihn so gebraucht. Also ja, ich wollte ihn jetzt eigentlich nur paraphrasieren. Ach, okay. Aber er habe da sozusagen keine Rechtsextremisten gesehen, hat er, glaube ich, wörtlich gesagt, als er da sich dem Spaziergang angeschlossen hat. Ehrlich gesagt, da mag es gerade auf diesem Höhepunkt mit den 25.000 oder wie viele es damals waren, sicherlich viele gegeben haben, die da ihrem abstrakten Zorn auf die Politik insgesamt oder ihrer Unzufriedenheit, dass ihnen niemand erklärt, wie das mit der Zuwanderung jetzt funktioniert und sonst was Ausdruck verliehen haben. Aber da sind auch knallharte Erzrechte mitgelaufen. Ja, klar. Und das dann unter so einem unter Wortwarte zu kaschieren, finde ich nicht wahnsinnig geschickt als Wissenschaftler. Was für Phänomene muss man sich noch angucken, wenn man sich die extreme Rechte anguckt? Also die Parteien haben wir gerade aufgezählt, es gibt die Kameradschaften haben genau, wir natürlich also noch. Genau, wichtig ist auf jeden Fall die Musikszene und das, was im Internet passiert, weil das sind eigentlich gerade für junge Leute die zentralen Einstiegstore in das Ganze. Also Musik ist ja vor allem dann spannend, wenn sie rebellisch ist, wenn man damit provozieren kann. Und das hat die rechte Szene relativ schnell verstanden, dass man da sozusagen über die Jugendzimmer und die Schulhöfe, auf denen man ja gezielt auch mehrfach versucht hat, über CDs Leute für rechte Szene-Musik zu begeistern, dass man da in die Köpfe reinkommt. Das ist ein bisschen so eine Einstiegsdroge. Ich kann mir immer nicht vorstellen, dass das gelingt. Also wir haben sowas auch gehört, als wir jung waren. Irgendwer schleppte dann auch mal ein Tape, damals hat man so Kassetten an. Da waren dann auch irgendwie so komische Punkrock-Zeugs mit Hitlerreden unterlegt und so. Das fanden wir irgendwie gruselig, creepy, ho, ho, ho, ho, ho, ungefähr so wie irgendwo Pimmel an die Wand zu schreiben. Aber wie muss man disponiert sein, damit sowas verfängt? Also ich glaube, dass das schon funktioniert, wenn es zum Beispiel zu so einer Art Klickenbildung führt. Ja. Also was weiß ich, du kriegst irgendwie eine CD von der Lunikow-Verschwörung oder wie die auch alle heißen mögen hier zugespielt. Hörst das mit deinen Freunden, die finden auch, dass das jetzt gerade mal total klasse ist, um die Eltern zu provozieren. Und ein bisschen erklärt einem ja auch keiner so richtig, warum das jetzt alles falsch ist. Mhm. Und dann kommt halt, was weiß ich, Klassenkamerad X oder jemand, den man aus dem Sportverein kennt, dazu und sagt, ach, ihr hört das auch, das ist eigentlich ganz cool, wisst ihr, ich bin bei den jungen Nationaldemokraten und macht ihr euch auch Gedanken über die Texte. Und dann bist du im Gespräch, hast einen Anknüpfungspunkt und kannst dich halt sozusagen, Und das ist natürlich dann auch der Einzige, der mit denen spricht. Also von den anderen Parteien ist ja keiner da. Die haben sich ja längst zurückgezogen aus der Fläche. Richtig, wenn sie denn jemals in die Fläche kamen. Ne? Also ja. Es ist relativ schwierig, wenn es praktisch keine Leute unter 60 gibt, die irgendwie in der Partei noch aktiv sind in bestimmten Landstrichen, von denen dann zu erwarten, dass sie irgendwie die Sprache der jungen Leute finden. Und ehrlich gesagt, mit der Methode tun sich demokratische Parteien auch schwer. Welche Methode jetzt? Über Musik für ihre demokratischen Ziele zu werben. Das ist so ein bisschen wie White Metal. Das ist interessant, aber uncool. Ja. Zu sagen, wir machen jetzt hier mit den Ärzten einen Song, geht doch alle wählen. Ja. Machen die Ärzte auch nicht solider. Die machen andere Sachen, die auch eine politische Botschaft haben, die ich auch teile. Aber ich sag mal, die Rebellion liegt, der Reiz liegt da nicht da drin, sich irgendwelche Platten von SPD-nahen Bands oder sowas, die es ja in der Form, glaube ich, auch so nicht direkt gibt, anzuhören. Das funktioniert über Provokation, das funktioniert über den Reiz des Verbotenen, und da tun sich eben demokratische Parteien schwerer. Das heißt, wir müssen erstmal ein weniger demokratisches Land werden, damit junge Menschen wieder Demokraten sein wollen? Also, sagen wir mal so, ich arbeite jetzt ja für einen Abgeordneten aus Biberach an der Riß. Mhm. Da ist man tatsächlich als Sozialdemokrat noch relativer Exot, weil das einer der, sagen wir mal, konservativsten Landkreise der Republik lange Zeit war. Mhm. Und da stelle ich schon fest, dass es natürlich was anderes ist, wenn junge Menschen sagen, ich gehe jetzt ganz gezielt zur SPD, wenn ich mich politisch engagieren will. Es wäre viel leichter, was zu werden, ginge ich zur CDU, weil die strukturell absolut dominant sind. Ja. Und ich glaube, dass es dieses Phänomen in einer noch viel höheren Potenz sozusagen dann gibt, wenn das Demokratische sich bekennen tatsächlich was Cooles wäre und nicht diesen Nimbus bei vielen Leuten der Systemkonformität hätte. Mhm. Wie gesagt, das war ja irgendwie Gegenstand unserer letzten Diskussion, dass ich auch dafür werbe, dass Demokratie ein bisschen sexier wird. Ja. Aber ist halt nicht leicht. Also weil, nee. Ist ein schwerfälliges System. Weil das Personal, das auch gerade Demokratie betreibt, weitgehend unsexy ist. Richtig. Das ist eine manchmal, also eine self-fulfilling prophecy. Ja. Wobei ich ehrlich gesagt auch sage, dass das, es geht ja immer um die Sichtbarkeit des Personals und um die Unsichtbarkeit dessen, was eigentlich in der Demokratie so passiert. Also ich vergleiche das immer ganz gerne, wenn ich über das Thema spreche, mit so einer Art Eisberg, wo die Menschen hauptsächlich sehen, was passiert in Talkshows. Da sind immer dieselben 20 Gesichter. Was passiert im Bundestag? Da sind immer die Reihen leer. Eigentlich versteht niemand so richtig, warum die nicht alle im Plenum sind und miteinander reden. Die müssen sich doch überzeugen. Was ich dann immer sage, gar nicht die Idee von einem Plenum ist zum Beispiel. Da ist unheimlich viel Raum erstmal zu überbrücken. Und da tun sich eben die demokratischen Parteien, die erklären müssen, warum sie was Konstruktives machen, viel schwerer als Parteien, die hauptsächlich dann darüber wirken, dass sie zwar politisch nichts gerichtet bekommen, nicht nur mangels Mehrheit, sondern auch mangels Inhalt, die aber dann halt sagen können, ja, das sind alles Bonzen und wir machen Opposition gegen das System aus dem System raus. Zurück zur Musik. Also Musik ist einer der Angriffsvektoren oder wie man es nennen mag, der extremen Rechten. Das müsste sich doch aber eigentlich, wenn der Verfassungsschutz seine Arbeit ordentlich macht, müsste sich das doch aber gerade in den Griff kriegen lassen. In Teilen, ne? Also ich meine, es gibt... Also klar, ich habe jetzt ein Internetproblem, darüber kann ich natürlich Zeug distribuieren oder sowas. Aber der nächste Schritt, dann auch tatsächlich mal zum Konzert dieser Band zu gehen oder so, zu dem muss ich raus. Und in diesem Außen ist ja dann auch wieder die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das ist gar nicht so trivial. Also wir haben, glaube ich, immer noch über 150 rechtsextreme Musikveranstaltungen im Jahr. Es waren, glaube ich, im vergangenen Mal 191. Muss ich jetzt aus dem Kopf zitieren, aber ich denke, das kommt ungefähr hin. Das ist gar nicht leicht, die 100% zu unterbinden. Viele von diesen Veranstaltungen werden ziemlich konspirativ organisiert. Da wird dann mit irgendwelchen SMS-Verteilern und spontanen Umleitungen gearbeitet, was übrigens auch reizvoll ist für Leute, die sich das mal anhören wollen. Das ist für junge Leute auch ganz interessant, mal in so einer Schnitzeljagd, das ist wie Geocaching mit verbotener Musik im Endeffekt. Das ist eine Art und Weise, die eben auch für die Polizei nicht leicht in den Griff zu kriegen ist. Man verhindert da viel, aber es passiert halt immer noch oft genug, dass sowas stattfindet. Das wird zum Teil als private Feier getarnt, als Hochzeit oder sonst irgendwas, was dann schwer zu untersagen ist. Problematisch ist auch, oft kriegt man die Veranstaltungsorte eben nicht in den Griff. Also hier in Berlin sieht man immer, dass sich so eine Szene auch verändern muss und man erfolgreich Druck ausübt, wenn sich so Szene-Treffpunkte erledigen. Also es gab diese berühmte Kneipe zum Henker, die ist dicht. Es gab so einen Militarierladen, der, glaube ich, dem Landesvorsitzenden gehörte. Der ist auch weggefallen. Damit fallen Treffpunkte weg, das verunsichert so eine Szene. Aber wenn du jemanden hast, also es gab in Baden-Württemberg, wo ich mich auch ganz gut auskenne, so ein Gasthaus, ich glaube zum Rössel hieß das, die haben es immer wieder geschafft, sich da als Veranstaltungsort zur Verfügung zu stellen. Das gehörte auch einschlägigen Leuten. Und dann, wir haben halt eine Versammlungsfreiheit, die gilt. Also du kannst es eigentlich gar nicht verbieten, solange da nicht jemand Heil Hitler ruft. Und das musst du auch erstmal mitkriegen. Genau, also da muss dann tatsächlich sozusagen ein Grund bestehen, das Ganze aufzulösen. Es muss Straftaten geben und so weiter und so fort. Und normalerweise versucht man da dann auch vorher zu intervenieren und eben Leute anzusprechen, so lasst das doch bleiben mit der Orga, wir haben euch im Auge. Aber wie gesagt, es findet immer noch oft genug statt und hat sicherlich auch seinen Reiz für Leute, die in erster Linie zunächst mal die Musik geil finden und vielleicht auch die Gewalt und was weiß ich, aber gar nicht so politisch sind. Also da wird ja auch immer in den Verfassungsschutzberichten sehr, sehr stark differenziert zwischen den Leuten, die irgendwie zu Subkulturszenen gehören, beispielsweise rechtes Skinheads, gibt ja auch nicht rechtes Skinheads. Die sind so ein bisschen eine eher wegbrechende Gattung, weil das uncool geworden ist, aber eben manche sind da einfach, um das Sozialevent Rechtsextremismus zu leben. Das sind so 7200 Personen nach letztem Verfassungsschutzbericht. Und dann gibt's eben die ideologisch gefestigten Neonazis, die, glaube ich, mit dieser Szene-Musik nicht unbedingt wahnsinnig viel anfangen können, sondern denen geht's um die Ideologieverbreitung. Und also die hören das bestimmt auch zum Teil, aber das ist einfach ein anderer Ansatz, den die da haben. Das sind 5600 Leute. Und genau, dann sieht man so ein bisschen, mit was für Größenordnung man es doch zu tun hat. Also 10.000 Leute? Die es schaffen, eine ganze Republik in Schach zu halten. sagen wir mal so, zumindest die Sicherheitsbehörden ordentlich auf Trab und ja. Eben Angebote schaffen, gerade dort, wo, und das ist auch ein Teil des Problems, warum der ländliche Raum so anfällig ist. Nicht nur in den östlichen Bundesländern, sondern tatsächlich auch in Baden-Württemberg ist das auch so. Die schaffen dort, wo es zu wenig Freizeitevents gibt, Angebote. Mhm. Wenn du nicht die Wahl hast, ob du irgendwie in einen Jugendclub gehst oder was weiß ich, dann wird das auch dankbar angenommen, wenn da Konzerte stattfinden, also Pressefest der Deutschen Stimme, das ist die NPD-Parteizeitung, mhm. da spielen auch immer oder haben auch immer Bands gespielt. Das ist schlicht und ergreifend ganz eng zusammengewachsen mit diesem parteipolitisch Organisierten, mit dieser Kameradschaftsszene. Und das bildet so eine Art rechtsextreme Erlebniswelt, wie das bestimmte ja. Autoren nennen, die das halt spannend machen und vor allem dort eben wirksam werden, wo andere Angebote fehlen. Deswegen gehen Rechtsextreme auch ganz gerne in Vereine und versuchen, die zu unterwandern, um auf dieser Welle dessen, dass da was passiert, dass da Leute von sich aus hingehen, dass man da mitmachen kann, dass man Teil einer Gemeinschaft ist, was weiß ich, eine freiwillige Feuerwehr oder sowas. Also all das sind eben strategische Ansatzpunkte, wo man versucht, irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen und über den Weg dann Ideologie von innen heraus zu tragen. Da muss man auch nicht unbedingt neu gründen. Es gibt auch rechtsextreme Fußballvereine und alles Mögliche. Also zum Teil wird das auch versucht, aber spannender ist im Prinzip die Unterwanderung. Funktioniert das? Also gelingt es denen oder gelingt es denen nicht? Also ich würde sagen, nicht im erhofften Maße. Das ist im Grunde genommen das Fazit. Also ich glaube, man darf bei allem Warnen davor und bei allem Werben um Aufmerksamkeit, dass das nicht gelingt, nicht überschätzen, wie viel Erfolg da im Einzelnen dahinter steht. Also sehr, sehr oft sind da zum Beispiel die Landessportbünde sehr hinten dran, das zu verhindern. Es gibt da auch staatliche Fördermittel, die versuchen zum Beispiel Betreuerinnen und Übungsleiter zu schulen, dass sie das auch erkennen, wenn da einer, was weiß ich, mit irgendwelchen Zahlencodes auf dem Shirt oder irgendwelchen als rechtsextrem bekannten Modemarken zum Training kommt, da dann halt mal einen zweiten Blick zu werfen. Ich glaube, das trägt Früchte und gleichzeitig, naja, wir haben es halt auch mit dem Phänomen zu tun, das insgesamt die Arbeit gegen Rechtsextremismus schwer macht, dass Vereine, Kommunen, wen auch immer man fragt, sehr ungern zugeben, wenn sie ein Problem haben. Ja. Weil natürlich ist man dann ganz schnell der Nazi-Verein vom Dorf oder die Gemeinde hat jetzt irgendwie, also siehe Freital, die haben es auch wirklich versaut, aber da ist jetzt klar, das wird auf lange Sicht in einer Linie mit anderen Gemeinden stehen, ja. die für ihre Borniertheit und ihre Xenophobie bekannt sind. Ja. Und das will man halt, wenn es um die Frage geht, ist unser Fußballverein salopp gesagt Nazi-verseucht, oft so ähnlich handhaben. Da wird dann halt lieber gesagt, ja, wir reden mal mit dem so unter der Hand, aber nicht an die große Glocke hängen, bloß nicht in der Zeitung lesen. Ist das die falsche Strategie? Also wäre es schlauer, wenn sie es an die große Glocke hängen würden und sagen würden, tut uns leid, Leute, wir sind ein Nazi-Verein oder tut uns leid, Leute, wir sind ein Nazi-Kaff? Also, ob beziehungsweise, also in so einem Fall wie Freital, entschuldige, in so einem Fall wie Freital, da wohnen 40.000 Leute, da könnte man ja immerhin versuchen, irgendwie die restlichen 39.000, die da nicht rumpöbeln, die zu mobilisieren und auf die Straße zu bringen und zu sagen, zeig doch den Pappnasen mal, wer wir wirklich sind. Also meiner Ansicht nach ist Verschweigen die total falsche Strategie. Ja. Man muss sich jetzt dann nicht irgendwie selbst kasteien als Gemeinderatsmitglied oder Bürgermeister oder Feuerwehrchef oder und sagen, wir haben hier das totale Nazi-Problem. Aber deutlich zu machen, wir sehen ein Problem und wir wollen was dagegen tun und wir brauchen dafür die Unterstützung der demokratischen Kräfte in der gesamten Gemeinde und darüber hinaus. Und wir brauchen auch Aufmerksamkeit, damit die Menschen sehen, was wir dagegen tun wollen. Mhm. Das halte ich für wesentlich schlauer, weil Probleme in der Hinsicht, die totgeschwiegen werden, neigen dazu, sich zu vergrößern. Du sagtest Vereine, Sportvereine sind das dann, ne? Also, oder auch, weiß ich nicht, Musikschule oder sowas. Also ich meine, es gibt die klassischen Beispiele, dass von Rechtsextremen beispielsweise Kinderbetreuungsangebote aufgemacht werden, wo die fehlen, dass man versucht, irgendwie Jugendclubs zu unterwandern. Das gibt's auch bei Sportvereinen, also gerade der Fußball ist da, weil es einfach am weitesten verbreitet ist, ein Beispiel, das sehr, sehr oft angesprochen wird. Es gibt, wie gesagt, auch Vereine, die tatsächlich sich dann zu so Art nationalen Fußballturnieren treffen. Das sind dann wirklich Nazi-Mannschaften, die gegeneinander kicken. Mhm. Darüber hinaus, ich sag mal, die Vereinslandschaft wird manchmal auch von jetzt nicht Nazis, sondern von anderen rechten Gruppierungen in Mitleidenschaft gezogen. Also ich hörte zum Beispiel, dass Fechtvereine beispielsweise nicht frei von Problemen damit sind, weil beispielsweise in vielen Burschenschaften, nicht alle Burschenschaften sind Erz, also die meisten sind schon erzrecht, aber nicht rechtsextrem in dem Sinne. Ja. Aber das ist, da gehört ja das Fechten in Teilen zur Tradition und dass deswegen Leute, die zum Beispiel in Fechtvereine gehen, durchaus entsprechende Gesinnung mitbringen und dass man da dann halt auch sagt, okay, eigentlich müssten wir das thematisieren. Schützenvereine übrigens auch. Ne? Mhm. Das ist also ist ja auch immer wieder in Nachrichten, dass irgendwie bei Rechtsextremisten Waffen gefunden werden. Mhm. Also jetzt irgendwie, ich glaube, bei Flensburg war es zuletzt eine Flak und ein Panzer. Den fand ich krass, den Panzer, den er im Keller hatte, wo ich mich die ganze Zeit frage, wie hat er den in den Keller gekriegt? Das habe ich mich auch gefragt, konnte mir auch noch keiner erklären. Aber das tatsächlich, war das ein Rechtsextremer? Ich dachte, das wäre einfach nur so ein bekloppter Waffensammler gewesen. Also ich hatte gehört, er sei schon irgendwie einschlägig rechts. Okay. Warum, also abgesehen davon, dass jetzt natürlich so ein Bürgermeister oder so ein Vereinspräsident keine schlechte Presse haben will, aber warum ist die Zivilgesellschaft so tatenlos? Ich weiß nicht, ob die Zivilgesellschaft wirklich tatenlos ist. Ich glaube aber, dass zwei Probleme zu diesem Eindruck beitragen. Erstens, viele von den Initiativen, die es halt wirklich gibt, ne, also die mobilen Beratungsteams, die da existieren, diese lokalen Netzwerke, die sich gebildet haben, da sind engagierte Leute dabei, die bekommen auch entgegen manchem bösartigen Gerücht kein staatliches Salär für ihre Antifa-Arbeit oder sonst irgendwas. Da gibt's ja die absurdesten 20er, den 20er für die Gegendemonstranten. Genau. Das ist auch eigentlich ein Intelligenztest. Das. Ich fand's scharf. Ich fand's scharf. Ich fand auch scharf, wer das so alles kolportiert hat, dass das dann stimmt. Also nein, auch ich bekomme mein Geld nicht von der Antifa GmbH. Also GmbH vor allen Dingen. BRD GmbH. Aber das, da du hast mich gefragt, was es noch für Gruppen gibt, die man im Auge haben sollte. Zu denen können wir auch kommen nachher. Ja, gerne. Ja. Nee, ich glaube, ein Problem ist erstens, dass deren Arbeit nicht gerne öffentliche Unterstützung bekommt von Gemeinden, in denen das vielleicht ein Problem ist, weil man damit selbigen Effekt, den wir eben besprochen haben, vielleicht ein bisschen unterstützt. Ne? Wenn man das zu sehr, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, hypt, entsteht der Eindruck, man wolle nochmal unterstreichen, dass man ein Problem hat und das will man gelegentlich vermeiden. Ist schade, müsste eigentlich andersrum sein. Zweites Problem, natürlich investiert auch die Politik Geld in Programme für Demokratie, in die Unterstützung zivilgesellschaftlicher Arbeit, die dann von den Ehrenamtlichen getragen wird. Ein bisschen entsteht dadurch manchmal auch der Eindruck in der, sag ich mal, breiten, mit dem Thema nicht so befassten Bevölkerung, die werden das schon machen. Die geben da Geld und dann läuft das. Und was soll ich da machen? Wenn dann irgendwie, was weiß ich, von Ken Jebsen bis sonst jemandem sich irgendwo meldet, drücke ich trotzdem mal, gefällt mir, sieht ja keiner. Ja. Also ich sage einfach, es gibt dann so eine, lass mal die Politik das regeln, wir haben ja eine Polizei, wenn es nicht okay wäre, würden die ja was machen. Und so eine Art des, ich widerspreche mal, ich hinterfrage mal, ich mache mich selber, auch ohne jetzt in irgendeinem Verein aktiv zu sein, stark gegen rechten Blödsinn, den ich irgendwo wiederfinde. Und das Internet ist dafür, wie du weißt, ein unglaublicher Hort. Ja. Da fehlt manchmal ein bisschen das Eigenengagement, möglicherweise in dem Vertrauen, dass sich schon jemand drum kümmern wird, der sich damit auskennt. Dein Gesicht ist rot geworden, ist da gerade der Bildschirmschoner angegangen und du kriegst ihn nicht mehr aus? Nein, ich schäme mich nicht. Nee, darum, ich dachte gerade, dann muss ich gleich mal rumkommen und dir den Bildschirmschoner ausschalten, das dachte ich gerade. Wir sind übrigens der Blue Moon. Der Blue Moon ist eine Hörertalksendung. Das heißt, ihr seid eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110, um vielleicht auch die ein oder andere Frage zu stellen an meinen Gast Alexander Geißler, der Mitherausgeber des Sammelbandes Strategien der extremen Rechten ist und ja sehr tief in diese Szene, ist das falsche Wort, ne? Sehr tief in diese Welt Einblick genommen hat. Es gibt diesen Satz, wenn man zu lange in den Abgrund blickt, blickt der Abgrund in einen zurück. Hat dich irgendwann mal auf die schiefe Bahn gezogen? Also bist du irgendwann mal Gefahr gelaufen, ich sag mal, auch deinen demokratischen Kompass zu verlieren? Ich glaube nicht. Meinetwegen auch aus der anderen Richtung. Also es ist ja auch durchaus möglich, dass man Gewaltfantasien entwickelt und sagt so, jetzt zieh ich los. Nee, das wäre jetzt tatsächlich auch meine Antwort gewesen. Ich sehe die Gefahr nicht darin, dass man, wenn man sich länger damit befasst, selber irgendwie tendenziell rechtsextreme Meinungen anfängt zu tolerieren. Ja. Ich glaube, dass der Zug geht eher in die andere Richtung, dass man sehr, sehr aufpassen muss, wenn man sich damit länger befasst, noch zu differenzieren und nicht auf alles sofort mit der Nazi-Keule draufzuhauen, weil damit macht man es der Gegenseite zu leicht. Wenn man undifferenziert Kritik übt, läuft man manchmal argumentativ ins Messer und eröffnet Menschen, die tatsächlich problematische Meinungen vertreten, dann wieder Spielräume, um sich aus der Affäre zu ziehen. Ja. Und das ist eine Sache, eine sehr schwierige Balance, glaube ich. Ich kann da konkret zum Beispiel den Fall Neue Rechte nehmen. Das hat mich viele Diskussionen gekostet, bis ich da akzeptiert habe, dass es auch innerhalb dieses Spektrums Meinungsunterschiede gibt, die wirklich relevant sind. Ich habe da früher immer gedacht, okay, das sind alles konservative Revolutionäre, die im Grunde genommen nur schlecht kaschieren, dass sie vollkommene Antidemokraten sind, unterm Strich, aufgrund dieser Diskussion, wir hatten das ja mit Carl Schmitt schon besprochen. Ich glaube, das ist zu undifferenziert, oder da bin ich zu undifferenziert rangegangen. Nicht, weil ich glaube, dass der eine Teil vollkommen unproblematisch wäre, sondern weil es nicht hilft zu verstehen, was da für eine Dynamik sich entwickelt, warum Leute sich auch zerstreiten untereinander und was eigentlich dann deren Idee und auch die spezielle Problematik deren Ideen ist. Es gibt zum Beispiel ein sehr, sehr bekannter Vordenker, Karl-Heinz Weismann, dieser Neuen Rechten, hat mal in einem Zitat gesagt, naja, man muss halt jetzt gucken, wir wollen ja den vorpolitischen Raum beeinflussen und da ist dann manchmal die Frage, muss man da mit offenem Visier in den Angriff gehen oder braucht es die politische Mimikrie? Also Mimikrie ist ein Wort, das bedeutet Verstellungskunst und sozusagen die Tarnung der eigenen Meinung als scheinbar, sagen wir mal, BRD-demokratiekompatibel, in Wahrheit aber das Vertreten dieser identitären demokratischen Vorstellung etwas vereinfacht. Das Problem ist, dieser Mimikrie-Vorwurf, den kann man natürlich immer erheben. Das kann ich auch, weiß ich nicht, Angela Merkel vorwerfen. Die tut ja nur so, bis sie an der Macht ist. Okay, Angela Merkel war jetzt ein echt dämliches Beispiel. Aber vom Prinzip her, siehst du genau den Punkt. Ne? Ja. Das ist dann total hermetisch. Ab irgendwann habe ich dann immer recht, weil selbst wenn der Typ was anderes macht, als ich vorhersage, dann hat er sich nur verstellt. Das ist eine im wissenschaftlichen Sinne nicht wahrheitsfähige Herangehensweise, weil automatisch das eintrifft, was man selber unterstellt. Das heißt nicht, dass ich nicht glaube, dass es das nicht gibt, aber das heißt, dass ich mir immer im Kopf selber quasi ein Ausrufezeichen setzen muss, wenn ich kurz davor bin zu sagen, wenn ich es nicht einwandfrei beweisen kann, dass es nur Verstellung ist, beispielsweise weil das Handeln vollkommen entgegen dem Gesagten ist, muss ich zunächst mal glauben, der meint das so. Ja. Sonst, wie gesagt, läuft man dann in die Leere. Und das ist so ein Beispiel, wo ich selber sage, okay, da bin ich differenzierter und ich ärgere mich manchmal, sage ich auch, in Diskussionen mit Menschen, die sich lobenswerterweise gegen Rechtsextremismus engagieren, dass da sehr, sehr oft auf einmal so ein Sprachduktus reinkommt in deren Kritik an Rechten, die genauso ausgrenzend und entwürdigend rüberkommen, wie das, also wo dann letztendlich das Eintreten gegen rechts zu seiner eigenen Ideologie wird und dann auch für eine Ideologie dann wiederum verteidigt wird. Das ist dann Selbstaufwertung. Das hast du bei sehr vielen Phänomenen, die du dir im Netz angucken kannst, alles, was da irgendwie an, ich sag mal, Social Justice Warrior-Tum unterwegs ist, läuft Gefahr, sich irgendwann in eine Ideologie zu begeben und dann auch hermetisch zu sein, ja. Genau, und wenn ich dann halt eben denke, ne, also wenn ich Rechten vorwerfe, dass sie zum Beispiel Zuwanderer entmenschlichen und dann aber sage, ihr seid alle irgendwie, ihr seid Nazi-Ungeziefer, ja, dann ist man ganz, ganz schnell in irgendwelchen Sprachbildern, die letztendlich auch um ne, Ungeziefer, Vernichtung, Vernichtungsfantasie, genau. Die Assoziationskette ist dann offen. Das versuche ich zu vermeiden, sondern wie schaffst du das? Wie schaffst du das angesichts dieses, das ist ja, also das hatte ich eben schon mal gesagt, dass ich habe große Probleme, mich überhaupt diesem Thema zu nähern, weil ich das aus ästhetischen Gründen, es ekelt mich. So, entsprechend leicht ist es für mich auch, die Fassung zu verlieren und laut zu werden und ungerecht und so zu werden. Wie schaffst du das, dich da zusammenzureißen? Also ich glaube, erstens Abhärtung, ne? Also das ist einfach so eine Geschichte, dass das schleicht sich ein. Wenn man in alle Richtungen lang genug diskutiert hat, wird man auch ein bisschen altersmilde. Und das meine ich nicht in der Sache. Also ich finde Rechtsextremismus immer noch so scheiße wie früher. Man verliert so ein bisschen den Furor des gerechten Selbst. Genau, der Furor des gerechten Selbst, das ist schön. Ist das von dir? Ist mir gerade so eingefallen. Respekt. Du sagtest eben, wir müssen uns da noch andere Ecken angucken. Ich habe mir aufgeschrieben, die Verschwörungstheoretiker. Sehr schöne Satire in der Taz gerade gewesen vor ein paar Tagen. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. In der Taz gibt es eine Rubrik, die heißt Die Wahrheit. Und die haben mal die Verschwörungstheorien auf einen neuen Stand gehoben. Also im Grunde ging es immer um Xavier Naidoo und irgendwelche Echsen. Aber ja, du hast eben angespielt auf die Reichsdeutschen. Ja, die haben es mittlerweile. Aber das sind doch Witzfiguren. Also die, sie sind vorhanden, aber die nimmt die irgendjemand ernst? Also jetzt tue ich mir selber schwer, eindeutig Ja zu sagen. Ja. Aber ganz unernst kann man sie nicht nehmen. Also sie haben es jetzt hier in Berlin zum Beispiel in den Verfassungsschutzbericht geschafft und deswegen sinkt auch die Gesamtzahl der Rechtsextremen in Berlin laut Verfassungsschutzzählung nicht ab. Weil man eben sagt, okay, man muss dieses etwas über 100, sind es glaube ich, Leute umfassende Spektrum im Auge behalten. Ich würde sagen, dass diese Reichsbürger, also abgesehen davon, dass ihre Argumentationen für die Leute, die es nicht schon kennen, ganz knapp, die sind der Ansicht, das Deutsche Reich bestünde unabhängig von der BRD fort. Es wird immer aus verschiedenen Quellen abgeleitet, entweder irgendwelche Formfehler in irgendwelchen internationalen Verträgen, manchmal auch irgendwelche absurden Noten, die irgendwo aufgetaucht sind, angeblich aufgetaucht sind, so muss man sagen. Gibt da x Herleitungen. Schön ist auch Einschreiben an die US-Botschaft, die dann, wo dann der Rückschein an irgendeine Reichsadresse geht, woraus sie ableiten, dass es ja dann. Mein persönlicher Favorit ist, dass die BRD eigentlich kein Staat, sondern eine GmbH ist. Und das leitet man daher ab, dass wir ja Personalausweise haben. Und Personal haben wir nur Unternehmen. Genau. Deswegen rede ich dich auch immer mit deinen Personalpronomen an, weil ne, ist ja die Welt GmbH quasi. Genau, so sieht's aus. Also, die Taz schrieb dann, eigentlich bestünde die DDR weiter. Und weil ja natürlich diese Verträge nicht mit einer legitimen Bundesrepublik geschlossen worden sein können. Es heißt nur nicht mehr DDR 2.0, sondern RBB. Großartig, oder? Um einen großen Fastfood-Konzern zu zitieren, I'm loving it. Ja, sehr schön. Fritz ist ein Sender des RBB. Ich hoffe, wir haben so viel Selbstironie. Na, ich werde es morgen merken. Nee, am Montag. Du siehst das dann in der aktuellen Kamera. Ja, in der aktuellen Kamera. Okay, wir haben die Reichsbürger. Gibt es da noch irgendwelche? Also Der problematisch bei denen ist sicherlich, dass solche Typen wie Xavier Naidoo, die eine ungeheure Popularität haben, diesen Unsinn verbreiten. Absolut. Und zwar unwidersprochen in Fernseh-Talkshows. Absolut. Sowas. Aufwerten damit, ne? Ja. Und wer sich dann da halt rumtummelt, also es gab da ja eine dieser Kundgebungen, wo das parallel zu so einer Montagsmahnwache vor dem Reichstag stattfand. Ja. wo dann auch der Sebastian Schmidtke hier von der NPD mit rumstapfte, da vermischt sich alles. Und deswegen ist es natürlich nicht gänzlich dumm, das zu beobachten, weil wer diesen Schwachsinn glaubt, ist, sagen wir, für den sind NPD-Argumente in ihrer Einfachheit dann möglicherweise auch nachvollziehbar. Garantiert. Ich sag immer, wer bereit ist, den einen Unsinn zu glauben, ist auch irgendwann bereit, jeden anderen Unsinn zu glauben. Ja, also insofern sage ich, man kann das nicht ganz abtun. Es gibt, ich glaube, es war auch der Berliner Verfassungsschutz, sie haben mal zu den Reichsbürgern geschrieben, naja, im Grunde genommen seien die harmlos, weil beknackt, wörtliches Zitat. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, das stimmt für die meisten, aber da gibt es eben auch Leute, wo das mit anderen Szenen, die nicht so harmlos sind, zusammenfällt. Es gibt auch eine unglaublich breite, du hattest nach anderen gefragt, eine ganz breite Palette von anderen rechtsesoterischen Gemeinschaften. Das geht... Die Vrill-Gesellschaft. Genau, das, also die Nazis selber hatten ja mit ihrer Thule-Gesellschaft auch so einen esoterischen Ableger im Endeffekt. Die hatten ja nicht nur den, da gab es ja noch mehr. So, was war das, diese Forschungsgruppe Ahnenerbe, die dann halb Indien umgegraben haben und sowas. Ja. Genau, da gab es reichlich viel Absurdes. Ja. In aller Schrecklichkeit. Auf jeden Fall, es gibt diese ganzen UFO-Theoretiker, sehr schön, da kann ich auch wieder eine Geschichte aus meinem anderen Leben erzählen, denn eines der wichtigsten Zeugen-Ehepaare, die von UFOs entführt wurden und auf den Aldebaran mitgeflogen sind, stammen aus dem Betreuungsgebiet meines Abgeordneten. Das ist das Ehepaar Feischle und die wurden von einem Kollegen, der unter, also nicht Kollegen, sondern einem Rechtsesoterischen. Das sind Schwaben und die heißen Feischle? Ja. Das ist doch alles, die sind doch ihr eigenes Klischee. Eine ganz typische schwäbische Familie, nur eben mit weiteren Reisewegen, also wie gesagt einmal zum Aldebaran und zurück, wo sie dann natürlich eine blonde Herrenrasse trafen, die so geht die Mär, die da in einem Buch namens Unternehmen Aldebaran festgehalten wurde. Geschrieben hat das ein Typ namens, Pseudonym, Jan van Helsing. Ach ja, stimmt, ich erinnere mich. Und Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert. Genau. Und der fand ich ein total faszinierendes Buch damals übrigens, bis ich dann das Nachfolgebuch gelesen habe, wo er erklärt hat, wie er an all die Erkenntnisse gekommen ist, die er da hat. Und da habe ich dann gedacht, okay, Keule, null Erkenntnisse. Ja, und halt ein knallharter Antisemit, ne? Ja. Also das ist, was es dann halt wieder eben nicht so lustig macht, wie eben diese Kreise dann zusammenhängen. Mhm. Da ist man dann ruckzuck beim Verlagsprogramm des Kopfverlags, den ich jetzt auch nicht als rechtsextrem bezeichnen würde, aber ist zumindest offen für Bücher Bücher und Artikel, die solches Gedankengut transportieren. Genau. Also oder zumindest die Basis legen. Also dann, wie ist diese Tagesschau-Sprecherin Eva Herrmann? Eva Herrmann, ja. Genau. Die dann da ja publiziert hat. Genau, und wenn man sich das halt ein bisschen anguckt, da kann man dann wirklich seine Abende im Netz gut rumbringen, wie da, wer mit wem auf welcher Veranstaltung schon mal zusammenhing. Geht es jetzt nicht zwingend darum, dass sie alle dadurch zu Rechtsextremen mutieren, aber da führen schon bestimmte Kreise relativ schnell auf den Weg des anderen und man sieht sich dann halt immer wieder. Ne? Mhm. Also das ist wirklich verblüffend, welche Gestalten dann wo nochmal auftauchen. Also Eva Herrmann ist ja auch durch alles, sagen wir mal, am rechten Rand getingelt, also was noch auf der demokratischen Seite einigermaßen stand. Dass andere Autoren wie Akif Pirinci werden da jetzt ja auch gerade durchgereicht durch die ganze Palette. Der kommt ja dann eher aus welcher Ecke kommt der? Der kommt aus der islamfeindlichen Ecke, ne? Oder? Das ist dieses Wettern gegen die angeblich dominierende Political Correctness. Ah, genau, das war der. Verbunden mit ordentlich Misogynie, also Frauenhass. Eben auch wer sich drüber aufregt, dass angeblich in Deutschland die Political Correctness herrscht, nachdem man gar nichts mehr sagen darf, der ist eigentlich immer ganz schnell willkommen im neurechten Lager. Ah ja. Das ist eigentlich ihre große, alles überspannende Mär, dass man halt eigentlich ja hier im Land, das angeblich meinungsfrei ist, gar nichts mehr sagen dürfte, was auch nur ansatzweise recht ist. Und das liegt an der angeblichen Herrschaft der Alt-68er, die Medien, die Politik, all das hat sich sozusagen verschworen, um den, ich sag's nochmal, den angeblichen gesunden Menschenverstand oder den rechten Intellekt zu unterdrücken. Jetzt habe ich allerdings den Eindruck, Jetzt habe ich allerdings den Eindruck, dass dieses ganze rechte Gedankengut es immer wieder schafft, in unsere Parlamente zu spülen und dafür zu sorgen, dass Gesetze gemacht werden oder zumindest Gesetzesvorschläge eingebracht werden. Zuwanderungsgesetz, das die Bundesregierung jetzt gerade vorgelegt hat. Das im Grunde macht es Flüchtlinge zu Straftätern, jedenfalls solange sie auf dem Landweg in die Bundesrepublik gekommen sind. Weil ne, wer auf dem Landweg in die Bundesrepublik kommt, der hätte eigentlich gar nicht in die Bundesrepublik gehen dürfen, sondern hätte in einem anderen Land bleiben dürfen, durch das er gekommen ist. Also macht er die Strafe, wenn er hier ist. Das sind solche Verschärfungen, die gab es auch nach Rostock-Lichtenhagen, nach den Bränden da. Letztlich wird also doch dieses extrem rechte Gedankengut zu Politik. Also ich sag mal so, die Tragweite des sogenannten Asylrechtskompromisses aus den 90ern hat es, glaube ich, nicht. Dafür mussten wir das Grundgesetz ändern. Mhm. Das war möglicherweise auch der größte Fehler, der jemals gemacht wurde im Umgang mit dem Thema. Aber ist das den Verantwortlichen, also unseren Parlamentariern, auch klar, was du da sagst? Oder denken die sich, naja, so schlimm nee, das ist ja nicht, jetzt, ich bin ja weiß? Das ist meine private Meinung, ehrlich gesagt. Okay. Ich glaube, da gibt es welche, die das durchaus so sehen wie ich. Ja. Es gibt andere, die das anders sehen. Die regierende Partei sieht das definitiv anders als ich. Ja. Also die führende Regierungspartei, die auch für die von dir genannten Verschärfungen zuständig ist. Also dieses Asyl- und Bleiberechtsgesetz, das hat zwei Seiten. Ich bin da für ein bisschen Differenzierung, denn gleichzeitig, und das ist einer dieser berühmten Kompromisse, die den beteiligten Parteien auch nicht in ihrer Gänze schmecken, aber es macht auch vieles leichter für Leute, die im Land drin sind. Da wurden auch viele Punkte eingearbeitet, dass es zum Beispiel für langjährig Geduldete jetzt wesentlich leichter ist, sozusagen einen festen Status zu bekommen. Integrationskurse werden dadurch tendenziell geöffnet für Leute, die im Land sind. Das war ein Aushandlungsprozess. Das Ergebnis, ermöglicht es den, und das spiegelt tatsächlich populäre Ängste wider, den Teil der Zuwanderung, der im Moment als kritisch gesehen wird, gerade auf der konservativen Seite, den leichter sozusagen in den Griff zu bekommen. Das ist, ohne zu sehr in die Details zu gehen, es ist auch ein bisschen das Problem, der Bund ist dafür zuständig, festzustellen, wer denn Asyl bekommt und wer nicht, wer aber keins bekommt und das Land theoretisch verlassen müsste, das umzusetzen, obliegt den Ländern. Mhm. Die haben eine sehr unterschiedliche Art und Weise, damit umzugehen. Ja. Und so hat dann der Bund jetzt quasi nochmal ein neues Instrument in der Hand. Die Hauptmannschule doch räumen zu lassen. Beispielsweise, wenn wir jetzt von unserer Heimatstadt Berlin ausgehen. Also, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ja, da werden Ängste aufgenommen. Und ja, das soll auch populistischen Parteien, glaube ich, strategisch ein bisschen das Wasser abgreifen, dass man halt sagt, wir machen doch was. Das ist aber ein sehr gefährliches Spiel. Hast du das Gefühl, dass unsere Parlamente oder unsere Parlamentarier hinreichend immunisiert sind gegen extrem rechtes Gedankengut? Wenn dann letztendlich doch, ne, also steht der Tropfen hüllt den Stein, wenn immer wieder so leicht dran gekratzt wird und wir dann doch komische Gesetze kriegen, die wir 10 Jahre später als falsch ansehen, aber niemand nimmt sie zurück. Also, sagen wir es mal so, ich glaube, das gefährliche Spiel beschreibt das ganz gut. Ja. Die Frage ist, was passiert, wenn du es nicht aufnimmst? Das ist eine politische Gleichung, die man aufmachen kann. Und pardon. Es wird sicher, also wenn du Parlamentarier fragst, werden die einen dir sagen, wenn wir das nicht machen, dann haben wir die AfD mit 15% im Bundestag. Die anderen würden sagen, das geht auch irgendwie so. Und wir hätten das auch, wir müssen das nicht machen. Ich persönlich glaube, dass es tatsächlich der Versuch ist, der Union nochmal den Konservativen, ich meine jetzt nicht den Knallrechten, aber ihren Konservativen nochmal zu zeigen, wir machen schon strikt. Wir sind noch eure politische Heimat vor allen Dingen, weil da ja doch gerade mit Angela Merkel ein Linksruck passiert ist, der selbst den Linken auffallen sollte. Ja, stimmt schon. Also, wie gesagt, es ist ja im Moment auch in der SPD zum Beispiel eine massive Debatte, wie denn die Worte von Sigmar Gabriel oder besser gesagt, wie dieses Positionspapier dazu deuten ist, dass man nochmal einen anderen Zugang zu Patriotismus finden sollte. Also das Wort Patriotismus ist für viele Sozialdemokraten ein extremes Reizwort. Was das man ist auch, für mich auch ein extremes Reizwort. Ja. Und dementsprechend laufen da jetzt ja auch öffentlich auch in den Gazetten die Debatten, ob das nicht der falsche Kurs ist, um diese zum Teil Ressentiments aufzufangen. Wahnsinnig schwierige Abwägung, auch für mich, weil ich glaube, man muss als Politik zuhören und Stimmungen auch aufnehmen, aber man muss meiner Meinung nach auch führen an den Stellen, wo es übergeordnete Gründe, und das dazu zählen Grundrechte für mich, gibt, die man halt verteidigen muss, auch gegen schlechte Stimmung im Land. Ja. Jetzt wird ein Unterschied gemacht zwischen Patriotismus und Nationalismus. Da heißt immer, ja, Nationalismus ist ja böse, weil das wertet die anderen ja ab. Patriotismus ist ja super, das wertet einen selbst ja auf. Ich persönlich sehe da exakt gar keinen Unterschied und finde beides gleich eklig. Wie ist das aus Sicht des Forschers? Gibt es da einen Unterschied? Ja, also es gibt ihn, aber der ist weit weniger wirkungsmächtig als sagen wir mal, Leute, die so argumentieren, von wegen, das eine ist was ganz Positives und das andere kann man durchaus negativ sehen. Wenn dieser Patriotismus getragen wird, beispielsweise durch den Stolz auf ansonsten demokratische Errungenschaften, also nennen wir es mal Verfassungspatriotismus, das Wort gibt's ja. Dann muss der sich nicht negativ auswirken, in dem Sinne, dass er stärker die Leute dazu bringt, andere abzuwerten. Ja. Wenn das aber nicht gegeben ist, und das wirklich mehr oder weniger so ein stumpfes, ich fühle mich gut, weil mein Land irgendwie ganz erfolgreich ist, dann ist das eigentlich nur eine Plombe, die, also es gibt das den Ausdruck wirklich, die narzisstische Plombe dafür. Narzisstische Plombe. Die sozusagen das alles unterdrückt, was so an Abstiegsängsten und autoritärem Denken darunter liegt. Und dann ist diese Form von Patriotismus genau null positiv, sondern wirkt genau wie nationaler Chauvinismus. Ich überlege gerade, ob es möglich ist. Also ich habe auch mit dem Begriff Stolz ein ungeheures Problem. Ja, setzt eigentlich Eigenleistung voraus. Setzt Eigenleistung voraus, genau. Und ich kann eigentlich, also ich finde es halt geil, dass wir so geile Autos und so geile Maschinenbauer sind. Aber ich kann da nicht stolz drauf sein, weil ich habe überhaupt keinen Anteil daran, dass wir so tolle Maschinenbauer sind. Sondern ich erzähle den Maschinenbauern allenfalls Witze im Radio. Aber ich glaube, dass sie auch ohne meine blöden Witze genauso gute Maschinen bauen würden. Darum fällt es mir ein bisschen schwer, überhaupt zu glauben, dass es in diesem Patriotismus, Kontext überhaupt irgendwas Positives gibt, darum, ja, es fällt mir schwer, dir da zu folgen. Also dieses Forscherteam, das sich mit diesem Begriff gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit auseinandersetzt, die haben genau das eben auch mal untersucht, und das war im Grunde genommen das Ergebnis, das ich jetzt so aus dem Gedächtnis kurz referiert habe, dass diese Trennung zwischen harmlosem Partypatriotismus und der Auswirkung von Nationalismus auf die Bereitschaft, eben Leute auszugrenzen, nur unter sehr, sehr engen Bedingungen okay geht. Ja. Weil, und die sind vermutlich so eng, dass sie im Alltag kaum eine Rolle spielen, sondern letztlich beides doch wieder aufs selber rausläuft. Richtig, weil, wie gesagt, die Anzahl der Menschen, die sagen, ich find's total super, in einem freiheitlich-demokratisch organisierten Rechtsstaat zu leben und das betonen würden, wenn man sie fragt, worauf bist du denn stolz, was dein Land angeht. Da würden die meisten, glaube ich, selbst wenn die das empfinden, so sagen, ja, wie gesagt, stolz kann ich eigentlich nur auf was mit einer Eigenleistung verbunden ist. Die würden dann das gar nicht als Patriotismus definieren, sondern halt sagen, ich finde, wir haben hier eigentlich eine ganz gute Art, unsere Gesellschaft zu organisieren. Ja. Und wie soll man sagen? Also ich bin ja Lokalpatriot. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn ich über das Thema rede. Du hast mich irgendwann mal gefragt, wo stößt man so an seine an seine eigenen Limits. Also ich bin zum Beispiel Saarländer und ich bin Kölner. Ihr könnt uns alle mal. Also das ist gar keine Frage. Hier. Genau. Aber deswegen auch wenn es einen traditionellen Krieg zwischen dem Saarland und der Pfalz gibt, was die wechselseitige, liebevolle Abneigung angeht, das ist natürlich alles Quatsch und deswegen werde also ich niemanden ablaufen. Ich würde auch niemals dafür stimmen, dass Düsseldorf aus Nordrhein-Westfalen ausgeschlossen wird oder irgendwie so ein Quatsch. Also ja, nein, aber ich weiß, was du meinst. Wir machen mal ein paar Nachrichten an dieser Stelle. Zu Gast im Blue Moon ist Alexander Geißler, der ist Mitherausgeber des Sammelbandes Strategien der extremen Rechten und ich lasse mir von ihm, so gut das geht, die extreme Rechte erklären. Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Strategien der extremen Rechten ist unser Thema heute Abend und das ist auch der Titel eines Sammelbandes aus dem Jahre 2009. 600 Seiten ist er dick. Jeder, der dieses Buch kennt, sagt, das ist eigentlich das Standard-Nachschlagewerk, das man zu Hause stehen haben will, wenn man irgendetwas über die extreme Rechte in der Bundesrepublik und den angrenzenden Ländern wissen will. Und einer der Mitherausgeber dieses Sammelbandes, der ist heute Abend bei mir zu Gast, das ist der Alexander Geißler. Wie weit ins Ausland reicht die extreme Rechte eigentlich? Also wie gut sind die vernetzt, unsere Rechten? Weltweit? Oder gibt es bestimmte Brennpunkte oder Kristallisationspunkte? Also auf jeden Fall weltweit. Man muss sich einfach nur anschauen, wo sitzen denn die bekanntesten Holocaust-Leugner? Mhm. Das sind in der Regel Leute in den USA, die da auch zum Beispiel Seiten hosten, auf denen entsprechende Theorien vertreten und verbreitet werden. Da ist man gut vernetzt. Also ich meine, ist ja auch hinreichend bekannt, dass es mit einer etwas anderen Nuancierung tatsächlich auch in den USA sehr, sehr viele Rechtsextreme gibt. Ja. Also man denke da zum Beispiel nur an den Ku Klux Klan oder so. Mhm. Dass es da dann wieder vernetzt ist, sieht man daran, dass es ja in Baden-Württemberg zum Beispiel zwei Polizeibeamte gab, die zumindest kurzzeitig beim Ku Klux Klan Mitglieder waren in so einer kleinen Zelle, was auch so ein mittlerer Skandal war. Sind die rausgeflogen eigentlich oder sind die immer noch verbeamtet? Meines Wissens nach sind sie rausgeflogen. Ah, sehr gut, das ist gut. Aber das müsste ich selber nochmal nachgucken, ehrlich gesagt. Also ich würde das erwarten, also wer sich so weit außerhalb des Grundgesetzes befindet, der sollte vielleicht nicht im Staatsdienst sein. Ne? Also, wie gesagt, würde ich jetzt die Hand gar nicht für ins Feuer legen, aber das habe ich dann ehrlich gesagt mehr als Randnotiz in diesem Gesamtkomplex NSU mitgenommen. Deswegen habe ich das jetzt gerade nicht so direkt auf dem Schirm. Aber zurück zur Ausgangsfrage. Auch in Russland gibt es sehr, sehr viele Rechtsextremisten, die zum Beispiel gerne auch mal zu Tagungen und Konferenzen nach Deutschland kommen. Das sind zum Teil sogar Putin-Berater, die sich in der Richtung äußern. Es gibt natürlich in der Schweiz und in Österreich da klares hin. Und wenn man sich zum Beispiel die internationale Parteienlandschaft anschaut, klar, ne, da ist man, haben wir sehr, sehr viele rechtspopulistische Parteien in ganz Europa im Moment auf dem Vormarsch. Es gibt, denken wir an Geert Wilders aus den Niederlanden, der in dieser islamkritischen wie das euphemistisch sich selbst nennt, Ecke so ein Aushängeschild ist. Das ist zum Teil tatsächlich so eine Art auch Wanderzirkus. Mhm. Und wie gesagt, ne, also schauen wir noch Ungarn, wenn wir da in der Regierung haben. Das ist durchaus so, dass man da enge Kontakte hat. Auch mal sagt, okay, was macht ihr denn strategisch und politisch gerade an Gesetzentwürfen zum Beispiel in euren Ländern? Da ist der Kontakt eng. Und das gilt auch für sagen wir mal, subkulturelle Bewegungen. Nehmen wir diese Identitären, die sind ja auch so ein bisschen aus Frankreich zu uns rüber geschwappt. Mhm. Da gibt es ja so eine Bewegung namens Génération Identitaire. Die haben in Poitiers eine Moschee besetzt als erste große öffentliche Aktion. Mhm. Und da sind dann Leute aus dem Umfeld dieser Jungen Freiheit, Institut für Staatspolitik-Ecke, tatsächlich direkt, nachdem die ihren Aufschlag hatten, relativ zeitnah auch nach Frankreich gereist, beziehungsweise haben sich auch in Italien, glaube ich, getroffen und da erste Kontakte geknüpft. Mhm. Und jetzt gibt es das als Internetbewegung hauptsächlich auch in Deutschland. Wenn du du sagtest, wir haben einen Vormarsch der Rechtspopulisten, ist das... Ist das nur ein Strohfeuer oder ist das was, worum wir uns ernsthaft Sorgen machen müssen? Kannst du das einschätzen? Meine Einschätzung ist, dass das ein Phänomen ist, das uns länger begleiten wird. Ja. Solange die Weltlage so ist, wie sie ist, mit all den Krisenherden, mit all den Problemen, die zwei Sachen befeuern, nämlich erstens die Xenophobie in der Bevölkerung, sprich Angst vor Zuwanderern und Angst vor Reichtumsverlusten. Das zum einen. Und zum zweiten diese extreme Abneigung gegen Europa, die jetzt im Zuge der Euro-Krise und des Griechenland-Bashings und so weiter auch nochmal grassiert. Das befeuert so einen Rückfall in Nationalismen. Und das ist natürlich für populistische oder populistisch argumentierende rechte Parteien ein gefundenes Fressen. Weil Europa so ein extremes Elitenprojekt ist, da versteht man die Institutionen nicht wirklich. Es ist, also Brüssel und Straßburg sind weit weg und der Vorwurf, dass da nur die Lobbyisten untereinander kungeln, ist sicherlich noch ein bisschen zutreffender als auf anderen parlamentarischen Ebenen. Gleichzeitig hat das aber auch einfach Verhetzungspotenzial, das gnadenlos übertrieben wird. Ist da eine Medienkritik berechtigt? Also ich habe das Gefühl, dass die Medien nichts dafür tun, dass beispielsweise das Griechen-Bashing ein bisschen eingeschränkt wird. Ganz im Gegenteil. Also ich sehe da, dass die Gesetze des Marktes zum Teil einfach herrschen und eine große, eigentlich die größte deutsche Tageszeitung mit starkem Boulevardeinschlag, das sehr, sehr deutlich befeuert, weil sie halt wissen, dass sich das verkauft. Mhm. Prinzipiell, also ich bin ja ein Freund der Medienkritik und auch der Selbstkritik. Ich glaube, es ist einfach wahnsinnig schwer, diese europäischen Themen an den Mann oder die Frau zu bringen. Ja. Das ist nicht gänzlich leicht. Ich sehe da, dass sich viele bemühen, aber ich glaube auch nicht, dass das Thema ist, dass, wenn es jetzt in der Zeitung steht, als erstes aufgeblättert wird. Und ich glaube auch in anderen Medien. Die erfolglosesten Sendungen, die ich bisher gemacht habe, waren Sendungen zur EU. Also, da hat keiner angerufen, die angerufen haben, haben gesagt, naja, interessiert mich eigentlich nicht. Als anekdotische Evidenz würde ich sagen, stützt das ziemlich genau das, was ich da auch wahrnehme. Also dieser Europateil, da muss sich was ändern, damit das ganze Projekt irgendwie nochmal vorwärts kommt, unabhängig von der rechtspopulistischen Gefährdungslage, die ich da sehe. An den Krisenherden sehe ich jetzt erstmal nicht, dass sich was ändern wird. Also da werden hauptsächlich eben durch Phänomene wie IS und die damit verbundenen Schwierigkeiten einfach wahnsinnig viele Menschen in Bewegung gesetzt. Die Migrationsströme, die da ausgelöst werden. Ja. Und das ist auch deren gutes Recht und total verständlich. Also ich kritisiere das nicht, aber klar ist, das hat einen Einfluss auf die Gesellschaften, in die sich diese Menschen dann halt aus ihrer Not flüchten. Mhm. Und die Reaktionen, also manchmal, ich meine, ich war in den 90ern, als das losging, da war ich 15, 16. Es erinnert mich natürlich schon an die Debatte, also die Das Boot ist voll Titelbilder, die damals auch der Spiegel gebracht hat und alles. Ein bisschen sieht man das jetzt schon wieder. Stimmt, ja. Wo wir noch gar nicht waren, ist, wie man mit den extremen Rechten umgeht. Wie redet man mit denen? Argumente gegen rechts? Also wie trittst du denen gegenüber? Also ich habe für mich irgendwann mal die Strategie entwickelt, auch weil ich einfach müde bin, dass ich sage, ich diskutiere mit Ideologen gar nicht. Ist auch im Grunde genommen wie gegen Backstein gepredigt. Also, genau. Das ermüdet mich und ändert gar nichts. Ich sehe das ähnlich, aber glaube, dass es darum gehen muss, die Leute zu erreichen, die noch nicht so gefestigt sind. Die Orientierungslosen oder Suchenden. Genau, oder die vielleicht da auch jetzt in der rechten Szene aus verschiedenen Gründen ihren Platz gefunden haben, aber da noch nicht so drin verwurzelt sind, dass wirklich gar nichts mehr durchdringt. Es gibt ja unterschiedliche Gründe. Ich habe das eben versucht, so ein bisschen zu schildern, wie man da reinrutschen kann. Mhm. Es gibt, glaube ich, sicherlich Leute, die erreichbar sind. Also es gibt ja auch Aussteigerprogramme wie Exit, die erfolgreiche Arbeit leisten, auch staatlich mitbetreute Programme. Da steigen Leute aus, weil sie halt feststellen, okay, diese Szene sind keine echten Freunde und was weiß ich, sie lernen irgendwie jemanden kennen, der nicht in der Szene ist und sich da auch nicht reinziehen lassen will, also was weiß ich, eine Ehepartnerin oder. Stoßen dann halt auf Fragen, die sie nicht beantworten können. Und die kann man sicherlich noch erreichen. Das sind aber in der Regel nicht die Trolle, mit denen man sich jetzt in irgendwelchen Online-Foren auseinandersetzt. Da ist es trotzdem meiner Meinung nach sinnvoll, argumentativ gegenzuhalten, damit Leute, die den Unterhaltungen folgen, nicht glauben, irgendwas wird schon dran sein, wenn keiner widerspricht. Mhm. Aber es ist, was auch ein beliebtes Argument übrigens ist, ne? Wenn keiner widerspricht, dann muss es richtig sein. Also das kennt man aus dieser Pseudowissenschaftsszene sehr gut, wo einfach irgendwelche absurden Theorien aufgestellt werden und dann gesagt wird, naja, bisher hat niemand meine Theorie falsifiziert, also scheint sie ja zu stimmen. Ja. Das verbunden mit einer soliden Grundbereitschaft zum Spamming, also ich kann es auch 3-mal schreiben, aber auch 13-mal, irgendwann habe ich dich schon klein gekriegt. Ja. Das ist ja, also man kriegt da tatsächlich manchmal einen Vogel. Trotzdem ist es meiner Meinung nach richtig und notwendig, eben Argumente parat zu haben. Ganz viel lässt sich auch relativ schnell widerlegen. Und ja, ich werbe immer dafür, sich auch Angebote mal anzuschauen, wie zum Beispiel das, was die Bundeszentrale zur Verfügung stellt. Die Bundeszentrale für politische Bildung. Genau, die eben auch sehr, sehr gute Materialien haben, um mal ein differenzierteres Bild auf die von rechts okkupierten Themengebiete, wie zum Beispiel Kriminalität bei migrantischen Milieus und so weiter, zu werfen. Was sind denn die Lieblingsthemen der extremen Rechten? Also, dann, in solchen Diskussionen auch. Und wie entkräfte ich die Sachen? Oder wie stelle ich mich denen? Also eins habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal angesprochen, das ist die der Versuch, die Angst der Menschen vor der angeblich Zuwanderern innewohnenden Kriminalität anzuheizen. Und wenn man sich das anschaut, lässt sich relativ schnell feststellen, dass viele Sachen, die da kritisiert werden, eigentlich kein Problem der Herkunft der betreffenden Personen sind, sondern wo da Probleme entstehen, sind das in der Regel soziale Probleme. Also Menschen, die, sagen wir mal, perspektivlos sind, wenig andere Möglichkeiten haben, sich zum Beispiel gesellschaftlich irgendwie zu verwirklichen, die eine schlechte Schulbildung oder keinen anerkannten Abschluss haben, sind tendenziell öfters kriminell. Ja. Das gilt für Deutsche und für Menschen, die Vorfahren irgendwie im Ausland hatten, gleichermaßen. Ja. Und dementsprechend, wenn man sich dann halt anschaut, in welchen Situationen befinden sich die Leute, sagt das viel mehr aus als jetzt irgendwie die Herkunft. Mhm. Es gibt in dieser Kriminalstatistik bestimmte Verzerrungen, die man kennen muss. Zum Beispiel Leute, die dunkler Hautfarbe sind, werden viel öfters angezeigt. Das sind ja Anzeigestatistiken, die wir da zu sehen bekommen. Und weil das Grundmisstrauen von vielen Menschen, die tendenziell bereit sind, Verbrechen zu melden, gegenüber den entsprechenden Personen höher ist, bekommen die öfters eine Anzeige. Man müsste also im Grunde genommen sich nicht die Anzeigenstatistik ansehen, sondern halt auch wirklich anschauen, wie viele Verurteilungen gab es und wie viel wurde eingestellt. Das ist wird oft gerne total verwischt. Ein dritter Punkt ist, es gibt ganz, ganz viele Vergehen, die in diesen Statistiken auftauchen. Die können nur Ausländer begehen. Zum Beispiel der unerlaubte Grenzübertritt. Ja. Das ist so eine Geschichte, da das ja jeder beispielsweise innerhalb der EU Freizügige problemlos machen kann, würden die da gar nicht auftauchen. Ja. Und das verzerrt natürlich so eine Statistik ungemein. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt ganz viele andere Fälle. Also Antisemitismus gibt es hunderte widerlegte Lügen. Also, ja, klar. Ne, das, wenn wir das Fass aufmacht, reden wir hier bis 2. Ja, ja, aber schon länger. Protokolle der Weisen von Zion, man kennt das ganze Zeugs. Das kann alles, was Jan van Helsing so geschrieben hat. Ja, halt, ne? Genau. Und das ist im Grunde genommen, stellt sich das relativ schnell raus, wenn da irgendwelche Argumente kommen, ist das ein Zitierkartell, da schreiben Leute sich gegenseitig ab, tun so, als sei es Wissenschaft und de facto bestätigen sie nur eigene Vorurteile, die letztendlich dann auf einer schwachen Faktenbasis, zum Beispiel eben gefälschten Dokumenten oder falschen Statistiken, die darauf basieren. Gibt es, also um dann vielleicht auch in diese Diskussion einzusteigen mit diesen Leuten, gibt es da irgendwelche, weiß ich nicht, sinnvollen Publikationen, also irgendwie eine Handreichung, die man immer in der Hosentasche haben sollte? Also 50 Argumente gegen rechts? Wie gesagt, da würde ich sagen, gibt es sehr viel Gutes im Internet. Es gibt natürlich auch ganz viele gute Handreichungen zum Umgang mit Rechtsextremismus, die zum Teil auch zum Beispiel über die parteinahen Stiftungen vertrieben werden, die man sich praktisch umsonst zuschicken lassen kann. Gewerkschaften haben zum Teil gutes Informationsmaterial. Was ich zum Beispiel empfehle, wenn es darum geht, welche Band ist denn wie einzuordnen, das weiß man ja oft nicht. Ne? Mhm. Also man merkt irgendwie, die Kids haben da so selbstgebrannte CDs mit irgendwelchen Namen und es kommt einem komisch vor. Dann kann man mal auf turnitdown.de, also dreh's ab, sozusagen schauen. Und die haben zum Beispiel eine sehr umfangreiche Sammlung von Bands, die irgendwie im rechten Spektrum einzuordnen sind. Und da kann man sich dann halt mal informieren, wofür DST oder sonst irgendwas dann wirklich steht. 5 Minuten vor Schluss der Sendung kriegen wir sogar noch eine Anruferin. Das ist doch mal was. Guten Abend, Silke. Hallo. Silke, das ist Alex. Alex, das ist Silke. Hallo, Silke. Es ist doch eine Hörertalk-Sendung. Ja, ne, ich war gerade bis jetzt noch mit dem Auto unterwegs und da sollte man ja nicht ohne Freisprechanlage telefonieren, deshalb jetzt von daheim. Ich sag das dem Typen, der mich neulich fast umgenietet hätte, weil er es getan hat. Ach so. Ja, Silke, also was können wir für dich tun? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich ganz gut finde, dass der Alex differenziert vorgeht bei Meinungen und Ansichten, weil ich finde, dass man in Deutschland einfach zu schnell als Nazi abgestempelt wird, wenn man zum Beispiel nur seine Grundrechte einfordert. Und es gibt auch andere Länder, wenn man das so sagen will, die mehr Nationalstolz, ich weiß, dass er das Wort national nicht so toll findet, haben als Deutsche generell, außer es geht um Fußball. Und was ich zum Beispiel auch extrem finde, ist, dass man nur rechte Extreme in Deutschland, ich sage jetzt mal, auf dem Kieker hat und dabei aber die linken Extremen, die ja in diesem Jahr viel größeren Schaden angerichtet haben, einfach außen vor lässt. Haben also, dass Sie? Das wo haben die den größeren Schaden angerichtet? Wo ich aber eigentlich vorher noch fragen wollte, ist, welche Gründe, wo wird man als Nazi abgestempelt, wenn man Grundrechte einfordert? Zum Beispiel Freiheit, Unversehrtheit der Wohnung, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit. Da kann man ganz schnell, wenn man wirklich was in Deutschland kritisch beurteilt, in die rechte Ecke abgestempelt werden. Hm? Also man darf, ist mir man noch nie echt, passiert. Was ich finde, man muss in Deutschland aufpassen, was man wirklich sagt. Was würdest du denn gerne sagen? Dass jeder seine eigene Meinung äußern darf und dass ich finde... Naja, nee, aber konkret. Also was konkret, findest du, kann man nicht sagen? Ich finde, in Deutschland sollte man erstmal dafür sorgen, dass hier die Leute zum Beispiel das ich finde, es wird einfach zu viel Geld in verschiedene Sachen gesteckt, die in Deutschland sehr gut anders angelegt werden könnten, zum Beispiel in das war Bildung, bislang ja noch kein Problem, das zu sagen. Also Gesundheitswesen, doch, das darf man nicht sagen. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich war konkret gegen Elmau. Konkret gegen was? Gegen Elmau. Was ist das? Zu viel Polizeiaufgebot. Ach, den G8-Gipfel in Elmau. Genau. Ach so, ja. Zu viel Polizeiaufgebot, weil sie Angst hatten vor den Linken. Das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich gesagt habe, das Geld hätte man auch gut woanders investieren können. Zum Beispiel auch für Flüchtlinge, die man aufnehmen kann. Ne? Nein, dann wird in Deutschland gekürzt, um diese Mittel anderweitig für, was ich für nicht toll finde, auszugeben. Frankfurt-Main, wer hat randaliert? Leipzig, wer hat randaliert? Das ist so die Sache, die wird nur punktuell an dem Tag ein bisschen groß aufgebauscht und danach ist es vergessen. Macht irgendjemand was aus der rechten Szene, dann wird es breit gemerkt. Also nimmt man zum Beispiel auch an solchen Versammlungen teil, um sich zu informieren, was die Leute möchten, wird man auch in diese Ecke abgestempelt. Also ich meine, ich kann mir nur eine Meinung bilden, wenn ich mich vor Ort informiere. Also wenn ich das für die Presse lese, dann habe ich immer so einen Unterton der Presse mit dabei. Gehe ich dorthin, höre mir an, was die wollen, dann kann ich mir selber dort ein Fazit ziehen. Ne? Ja. Und dann wird man aber, nur weil man dort war, in diese Ecke abgestellt. Naja, also es gibt erstmal natürlich andere Varianten. Es ist ja immer auch ein Statement, wenn du zum Beispiel auf eine Demo gehst. Ne? So eine Demo gewinnt ja ihren sagen wir, ihren öffentlichen Einschlag, den sie hinterlässt, dadurch, dass da viele Leute teilnehmen. Ja. Insofern ist das natürlich auch ein Statement, wenn du deine Freiheit tatsächlich dich zu versammeln nutzt und zu einer Demo für oder gegen Nazis gehst. Wenn du das jetzt zum Beispiel, ich gehe mal davon aus, dass du dich jetzt zum Beispiel bei der irgendwo bei einer rechten Partei informieren wolltest. Naja, das macht dich meiner Ansicht nach nicht irgendwie notwendigerweise zu einer Rechten. Aber du lieferst tatsächlich einen Beitrag dazu, dass zum Beispiel die öffentliche Wahrnehmung, dass diese Partei irgendwie eine Wirkungsmacht hat unter Umständen, wächst. Deswegen ist das was, so wie ich Sigmar Gabriel kritisiere, wenn er zu Pegida geht. Ja, genauso finde ich, kann ich dann sagen, okay, ich finde das nicht wahnsinnig clever, rechte Veranstaltungen zahlenmäßig aufzupumpen. Was jetzt der Punkt ist, auf den es mir ankommt, ist, ich finde, dass Leute, die sagen, ich will dir das jetzt nicht unterstellen, aber ich kenne dieses Argument, die sagen, man darf hier seine Meinung gar nicht mehr sagen, das eigentlich verwechseln damit, dass man seine Meinung unkritisiert sagen können muss. Und das ist eben nicht Gegenstand in der Demokratie, sondern wenn du sagst, okay, ich war da und vielleicht sogar sagst, ich finde das sogar gut, das hast du jetzt gar nicht gesagt, wie es denn nur eigentlich war, dann gehört es zu einer Demokratie dazu, dass man halt auch dafür kritisiert wird. Und wie gesagt, ich bin da durchaus der Ansicht, dass es also ich hätte ganz gerne von dir gewusst, gibt es irgendwas konkret, was du glaubst, nicht sagen zu können, ohne dass du wirklich einen schwerwiegenden Nachteil davon hast? Silke? Ja? Das war eine Frage an dich. Die Sendung ist gleich zu Ende, darum mogel ich hier die Musik schon rein. Na, ich darf nicht sagen, zum Beispiel, dass ich gerne in Deutschland erstmal dafür zu sorgen habe, dass es den Deutschen, ich weiß nicht, jetzt werde ich wieder in die nationalsozialistische Ecke abgestellt. Nö, überhaupt nicht, habe ich ja gesagt, das hat mit Nazi noch nichts zu tun. Dass die grundlegenden Dinge dort erstmal geregelt werden, bevor ich mich außerhalb der Landesgrenzen in Sachen einmische, die nur in den Militärbereich zum Beispiel passen. Ne? Also das, ich finde, also ich bin, muss ich muss jetzt leider einen Anker werfen. Ich muss hier raus aus dem Studio. Ein Satz dazu. Ich bin extrem gnadenlos und ungerecht, wenn es darum geht, Menschen als rechts abzustempeln. Und bisher habe ich von dir nichts gehört, was mich auch nur ansatzweise in diese Richtung bringen würde, dich für rechts halten zu wollen. Von daher bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Und damit danke ich für deinen Anruf. Wir müssen wirklich die Sendung beenden. Eine gute Nacht und ein schönes Wochenende. Ebenso, danke schön. Tschüss. Besten Dank, Alex, dass du vorbeigekommen bist. Gerne, habe ich gern gemacht. Ich hoffe, wir haben ein wenig zur Aufklärung beitragen können. Falls nicht, Pech gehabt. Es geht weiter. Das Buch von Alex könnt ihr natürlich kaufen. Das findet ihr im Buchhandel eures geringsten Misstrauens. Es heißt Strategien der extremen Rechten, kostet irgendwie um die 40 Euro. Und du hast gerade die zweite Auflage. Und kommt jetzt in zweite Auflage. Kauft es nicht jetzt. Wartet, bis die zweite Auflage da ist. Und bis die zweite Auflage kommt, da könnt ihr zu Musik tanzen, die André Langenfeld jetzt gleich auflegen wird. Denn der übernimmt die Sendung hier nach mir. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen, glaube ich. Weil nächsten Freitag, da habe ich frei. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Gute Nacht. Fritz. Und das hört man.